Hallo, willkommen bei Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Wir sind jetzt Folge 10 am ersten Freitag im Monat. Es ist Freitag, wir sind tatsächlich am Freitag da. Wir sind tatsächlich am ersten Freitag im Monat Juli unterwegs jetzt hier. Genau, Folge 10. Whopper, 10 Jahre Heiter Scheitern. Wir sind total stolz auf uns. Wir haben uns heute das Thema Politiken vorgenommen. Das war schon länger geplant. Wir hatten auch schon Anfragen, dass wir eigentlich zum letzten Mal schon Politiken machen sollten und auch Wahlometer spielen sollten. Haben wir jetzt leider nicht geschafft. Dafür heute jetzt Politiken. Ich bin Joke. Ich bin Joke. Und ich, Steff. Genau, ich bin Marleen und mache jetzt mal den Bildschirm dunkel. Oh ja. Tschüss Bildschirm. So, tschüss Bildschirm. Jetzt müssen wir nicht mehr dem Audacity-Streifen folgen, sondern können zumindest schon mal sagen, wir haben gerade schon mal angefangen zu diskutieren, haben aber dummerweise vergessen, irgendwie den Record-Knopf zu drücken. Nein, haben wir nicht vergessen, also der Laptop war noch gar nicht da. Und wir haben schon voller Eifer losdiskutiert. Genau, wir sind schon voll in der Diskussion gewesen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen so eine Zäsur gewesen. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, wie wir jetzt eigentlich anfangen. Tja. Getränken, also, Pfefferminz. Oh ja, stimmt, ja. An diesem heißen Juli-Tag. Soll man ja machen, wenn es warm ist. Ja, ja, das trinken. Das ist sehr schön, ja. Wir haben auch schon heute sehr schön im Park gesessen und so. Das war sehr nett. Und um nicht zu ersticken, haben wir das Fenster offen gelassen. Ich hoffe, es stört nicht so. Ich glaube, die Uhr ist lauter. Ja, genau. Also, wir trinken heißen Pfefferminztee und reden uns die Köpfe heiß über Politiken und haben schon festgestellt, wir haben unterschiedliche Meinungen, was ja auch mal was Neues ist. Genau. Wir sind uns ja immer sonst so furchtbar einig. Sonst immer hier auf queerem Kuschelkurs, heute auf separatistischem Streitniveau gelandet. Ja. Also, das ist aber ja eigentlich ein ganz, also, wir können ja nochmal kurz erzählen, worum es gerade ging, weil es ja schon auch ein super Einstieg ins Thema Politiken ist. Wir waren gerade sehr hitzig in der Diskussion, ob es inwiefern man sich in eventuelle Mann als queer sich, Entschuldigung, nein, ob wir uns als Queers irgendwie, inwiefern das für uns sinnvoll erscheint, uns teilweise in Mainstream-Bewegungen zu verorten. Auch unter dem Aspekt, dass wir auch Aktivitäten haben in unserem Leben, wo wir Teil von Mainstream-Veranstaltungen sind. Unser Beispiel war jetzt gerade der Hamburger Schwul-Lesbische Sportverein, der ein schwul-lesbischer Sportverein ist, der hauptsächlich eigentlich das Wort schwul für sich benutzt. Also ich habe schon den Eindruck, dass Frauen schon auch eher noch mitlaufen. Oder was Neueres sind. Also oder die Geschichte ist genau. Halt einfach so, dass es auf jeden Fall lange ein schwuler Sportverein war und was weiß ich, vor 10 Jahren oder was, also das ist jetzt geraten. Ja. So ist halt dann sozusagen, gibt schon richtig lange. Wow. Die hatten vor einigen Jahren, da bin ich doch auch noch im Hinterhalt gelandet. Was? Ja, da gab es, vor einigen Jahren gab es so 10-Jähriges, glaube ich, oder so mindestens. Hat mir so Jubiläumskrams gemacht. Und da wurde ich als jüngstes Mitglied nämlich fotografiert. Ach, ja, echt? Und interviewt. Altersmäßig das jüngste Mitglied. Ja, genau. Wow. Und ich glaube, diese Position hatte ich dann auch noch, die mehrere Jahre danach echt? Auch noch inne. Ha, echt? So ein alter Verein ist das? Du bist ja jetzt auch nicht mehr so jung. Also. Ja, mittlerweile könnte es auch an manchen Sport, aber ich glaube, ich zähle auf jeden Fall bestimmt noch zu den Jüngeren. Also die beiden da in unserem Tanzkurs, da bin ich mir ja nicht so sicher. Die sind jünger. Die sind auf jeden Fall jünger. Naja gut, aber das ist jetzt ab vom Thema. Ich würde ja auch schon mal so Wort oder widersprechen und sagen, das ging überhaupt nicht darum. Ja, nee, ich war ja auch noch überhaupt gar nicht fertig und war noch überhaupt nicht zu meinem fulminanten Ende gekommen. Insofern, widersprich mal. Ja, ich würde ja nicht sagen, dass es darum ging, wo man sich jetzt verortet, sondern ich habe meine Position oder das, weswegen wir dann angefangen haben zu diskutieren, war, dass ich nicht finde, also grundsätzlich erstmal ist nicht, finde, dass es eine sinnvolle politische Forderung ist, von dem schwul-lesbischen Mainstream zu fordern oder mehr zu fordern. Also wichtig ist mir, dass es keine sinnvolle politische Forderung sein kann, vom schwul-lesbischen Mainstream mehr Sichtbarkeits-Awareness, Solidaritätsding gegenüber nicht normativ lebenden, nicht geschlechternormativ lebenden Leuten zu fordern, als von anderen Bereichen, die auch Mainstream sind. das war irgendwie so meine Position, an der wir uns dann irgendwie, an der wir irgendwie diskutiert haben. Hm. So. Und um nochmal einen Schritt weiter zurückzugehen, kurzzeitig, versucht, also irgendwie war mir, finde ich es auffällig, irgendwie, dass gerade in Hamburg so gewisse Homo-Institutionen, würde ich mal nennen, gar nicht mal irgendwie jetzt, wie doll oder wenig doll das Mainstream ist oder nicht, es kommt dann halt immer noch drauf an, aber das ist so eine, was so Repräsentationen angeht oder so ein bisschen Sichtbarkeit, so die besonders Sitzfleisch besitzen oder irgendwie eine besondere Regungslosigkeit an den Tag legen. Also dafür so in dieser postmodernen Zeit, in der wir so leben, wo so schnell mal Labels geändert werden, bla bla bla, irgendwie wo in so einer kurzweiligen Zeit, die dann doch irgendwie enorme Beständigkeiten beweisen können. Also eben ein Beispiel ist eben, dass Hinnerk es irgendwie schafft, als das Homo-Blättchen irgendwie in Hamburg zu flottieren, und ist halt dann irgendwie nicht wie in Berlin, das einfach schon vor x Jahren einfach mal ein schwulesbisches Blättchen geworden ist oder so. Was sich anbieten würde, weil das nämlich genau mindestens die Leserinnenschaft ist von diesem Blatt. Also weil die an sämtlichen Orten genauso ausliegen, an denen auch sowohl Lesben als auch nur Lesben irgendwie sich bewegen. Also so es ist einfach schon da. Und und da ging es mir noch nicht mal darum, dass es dass jetzt irgendwie Queers mehr irgendwo drin sind, überhaupt nicht, sondern eher so irgendwie fast noch platter oder pragmatischer oder sowas. Also es ging mir gar nicht darum, eine irgendwie queere Politiken da drin unterzubringen, sondern einfach nur überhaupt mal irgendwie eine Bewegung, irgendeine Form von Beweglichkeit irgendwie mal zu zeigen. Von Abbildung einer Realität, die auch wieder sehr eingegrenzt ist. Ja. Aber zumindest, also wirklich mal so ein nur so ein kleines bisschen. Und da ging es mir nicht um die Mainstreamisierung von Queers und auch nicht mich. Also so. Ja, klar. Also ich glaube, da sind wir uns ja auch irgendwie einig. Das ist irgendwie nicht. Aber ich finde ja, dass irgendwie das ist jetzt echt ein bisschen blöd, dass wir irgendwie schon so ein bisschen vorher diskutiert haben. Also ich würde dir, Steff, natürlich sofort zustimmen, oder ich stimme dir natürlich sofort zu, dass ich finde, dass es, dass die Tatsache, dass es in Hamburg kein lokales schwul-lesbisches Printmagazin gibt, kein einziges irgendwie, dass das einfach ein absolutes Armutszeugnis ist für diese Stadt und absolut, also ich habe vorhin schon gesagt, das ist total provinziell, also es ist irgendwie unglaublich, irgendwie die zweitgrößte Stadt in Deutschland kriegt es nicht auf die Reihe, irgendwie ein schwul-lesbisches Blatt irgendwie auf den Markt zu bringen oder irgendwie auf den Markt zu schmeißen und da irgendwie Journalismus zu betreiben und das, also ich finde es auch dumm vom Hinnerk, also das habe ich irgendwie auch vorhin schon gesagt, dass ich es absolut dumm finde von dieser Redaktion irgendwie, dass sie das nicht sehen, dass es irgendwie, dass sie sowieso irgendwie schon die Leserschaft irgendwie haben und dass sie da irgendwie das nicht nutzen und dass sie da irgendwie auch offensichtlich kein Interesse daran haben, das irgendwie das zu nutzen. Das finde ich total bescheuert absolut nicht nachvollziehbar. Aber ich finde es halt nur unter der, tatsächlich dann nur auf dieser Ebene, dass es halt irgendwie, dass sie kein schwul-lesbisches Blatt irgendwie machen, irgendwie nicht nachvollziehbar und finde halt so, dass die Entwicklung, die halt irgendwie so schwul-lesbische Emanzipationsbewegung in den letzten Jahren irgendwie gemacht hat, halt, dass das halt schon, obwohl lesbische und schwule Kultur sich halt schon unterscheiden, aber auch auf einer bestimmten Ebene da ganz schön viel auch zusammen irgendwie politisch halt fordern und dass man da durchaus auch dass da so ein Blatt irgendwie so ein Magazin da wunderbar reinpassen würde und dass ich das dann auf der Ebene auch durchaus sinnvoll finden würde. Aber ich finde halt nicht, dass es dass es eine sinnvolle politische Forderung ist, dass über die Forderung von schwul-lesbisch hinausgehen sollte. Mhm. Weil ich halt in der schwul-lesbischen Emanzipationsbewegung irgendwie eine Richtung sehe oder eine Forderungsrichtung sehe oder das, was halt da irgendwie politisch irgendwie versucht wird zu erwirken, nicht als die Bewegung sehe, in der die Dinge, die für mich irgendwie wichtig sind oder die ich irgendwie für sinnvoll halte oder die Art und Weise, wie ich irgendwie finde, also meine politischen Forderungen irgendwie kommen da einfach sowas von überhaupt nicht drin vor. Also gerade die, die mir irgendwie wichtig sind, kommen halt einfach nicht drin vor. Und ich sehe auch nicht, dass das der richtige Ort ist, wo sie dann richtig angebracht sind. Also richtig, dass sie eben dort nicht richtiger oder falscher angebracht sind als auf anderen Ebenen. Mhm. Also ich sehe da tatsächlich irgendwie, natürlich gibt es irgendwie eine Nähe, irgendwie eine ideologische Nähe vielleicht irgendwie zu lesbisch-schwulen Ideen und Forderungen, aber das, was halt irgendwie dabei rauskommt, an dem, was irgendwie ach so Tolles erreicht worden ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, und das, was dabei auf der Strecke geblieben ist, zeigt mir halt eher, dass ich nicht glaube, dass der richtige Weg sein kann, da sozusagen besonders viel Augenmerk irgendwie oder besonders viel Politik irgendwie zu betreiben, um da sozusagen mehr anzudocken oder so. Auch wenn es de facto so ist, dass es eine politische Nähe gibt. Oder eine kulturelle, gar nicht eine politische, sondern eher eine kulturelle Nähe gibt. So. Ja. Ich finde es halt eben nicht nur kulturell oder ideologisch oder sowas, was es da für Nähe gibt, sondern in dem Moment, was weiß ich, nehmen wir mal irgendein jetzt mehr oder weniger losgelöstes Beispiel, wenn ich jetzt Transmann wäre und ich hätte mich irgendwie 20 Jahre lang irgendwie ganz doll in der Lesben-Homo-Szene irgendwie rumgetrieben, engagiert, hätte da irgendwie sozusagen, hab nicht nur sowohl Strukturen genutzt, als auch irgendwie an diesen Strukturen mitgebaut oder gebastelt oder so. Und bekommen erstens auf mehreren Ebenen irgendwie ein, du gehörst jetzt nicht mehr dazu, als auch ich tauche nicht mehr in irgendwelchen Dingen auf. Aber trotzdem bin ich ein Teil davon und diese Subkultur oder Bewegung ist ein Teil von mir. Und ich finde, da kann man es halt einfach nicht so genau trennen. Und dann kommt halt auch so ein Moment von Frustration oder Enttäuschung. Da eben, also das kann, die kriegen mich sozusagen viel mehr, als irgendwie, wenn jetzt von aus einer Heterogruppe heraus irgendwie Transblindheit oder sowas entgegenschwappt. So als Beispiel, dass irgendwie so diese Verwebungen einfach viel doller sind. Oder noch ein anderes Beispiel, wenn im Tim, irgendwie dieser schwule Fernsehsender, wurde jetzt auf Jubiläum irgendwie Stonewall hingewiesen. So. Und dann kam halt irgendwie in dem Zusammenhang dieser Spruch von irgendwie, dass das ja so grundlegend der Grundstein zu schwulen Emanzipationsbewegung oder sowas war. Und da denke ich mir so, what? Irgendwie, was fällt euch ein? Irgendwie, und da, genau an diesen Punkten sind es dann nicht nur abstrakt irgendwelche Queers, sondern es sind dann eben genau eben die Transen, die Drag Queens, die Butch Femmes, die Lesben. Ja, die Lesben auch. Die da eben genau sozusagen, wenn man jetzt diesen historischen Moment nimmt, irgendwie da ganz krass mit verwoben waren und da einfach mal so komplett rausgestrichen werden. Und diese Momente denke ich einfach so, das geht nicht. Also habe ich so ein ganz tiefgehendes Gefühl von, das geht nicht. Und auch wenn ich mit sonst auch gar kein Interesse habe, meine ganzen politischen Ideologien, was irgendwie auch Umgang mit Geschlecht angeht, hineinzubringen, geht es wenigstens von so, Leute, so ein Blick, das geht nicht. Irgendwie diese, und das ist halt so Repräsentationsebene auch. Aber wo ich einfach merke, so dass ich kann da halt nicht so klar trennen. Ich kann einfach nicht so eine Trennung aufmachen von, die machen da ihren Mist, sondern ich fühle halt einfach so eine stärkere Verwobenheit, weil sie sich auch auf Dinge berufen, wo es dann doch Überschneidungen gibt. Ja, ich finde halt irgendwie, dass, dass genau sowas eben zeigt, also natürlich, klar, es ist eine Unverschämtheit, dass das nicht vorkommt und genau das sind halt genau, das ist genau so ein Punkt, wo ich halt dann eher sage, siehste, die kriegen es nämlich nicht hin. Hm. Und es ist halt irgendwie, ja, und das ist halt genau das Ding. Das, dann, natürlich lohnt es sich, da irgendwie zu meckern und natürlich ist es irgendwie wichtig, dann irgendwie darauf hinzuweisen, aber es zeigt mir halt auch, wo es halt hingegangen ist. Und deswegen denke ich halt, da stecke ich doch keine Energie rein irgendwie. Das ist da irgendwie, da mache ich doch lieber irgendwie, da versuche ich doch andere Formen und Wege zu suchen und andere und nicht irgendwie meine Energie da hinein zu verpulvern, irgendwie da noch mehr Awareness irgendwie und auf die Gefahr hin, dass dann sozusagen so eine Mainstreamisierungssubsumierung irgendwie von anders Lebenden irgendwie zu riskieren. Und das ist halt das, was ich halt dann, was ich halt die große Gefahr sehe, wenn man halt da so sehr sozusagen so versucht, sich da hineinzuarbeiten. Also in so ein schwul-lesbisches Ding irgendwie mit reinzuhängen. Also nicht, weil das nie vorgekommen ist und nicht, weil es irgendwie nicht irgendwie eine gemeinsame Geschichte gibt, sondern weil das, wo das halt sich hinbewegt hat, einfach nichts mit dem zu tun hat, was ich wichtig finde. Und ich glaube auch nicht, dass das eine Ebene ist oder eine Stelle ist, an der das noch möglich ist. Also du würdest dann zum Beispiel auch argumentieren, dass, was weiß ich, jetzt mal überspitzt gesagt, wenn jetzt irgendwie dieser fiktive Transmann über Jahre hinweg sich engagiert hatte in der Lesben-Szene und es wandelt sich halt so, dass er nicht mehr dazugehört, dass er quasi von sich aus auch irgendwann entscheiden wird, er möchte gar nicht mehr dazugehören. Ja. Oder? Vielleicht eher, ja. Also ich glaube tatsächlich. Oder dass er halt dann gezwungen wird, sich einen neuen Ort zu suchen, oder? Es passiert ja. Also ja, es passiert ja, dass Leute, die irgendwie sich, die da abweichen, gezwungen werden, also rausgekickt werden, unsichtbar gemacht werden, und der Strom aber einfach so stark ist, dass ich halt glaube, dass es positiver und wirkungsvoller und gesünder ist, irgendwie andere Wege zu finden, andere Leute zu suchen, andere solidarische Allianzen irgendwie zu gründen, als zu versuchen, gegen diesen Strom zu kämpfen. Ja, ich glaube, das ist nicht so einfach, weil es halt nicht so... Natürlich ist nicht einfach. Weil es halt in den meisten Fällen halt nicht so der Strom ist, sondern eher auf individueller Ebene abläuft. Also meinetwegen lass diesen Transmann jetzt irgendwie seine gesamten Freunde irgendwie in der Szene haben. Und an dem Punkt wird es dann halt nicht mehr... Dann ist es halt nicht mehr so, oh ja gut, dann suchen wir jetzt was anderes, ist halt gesünder für mich. Weil ja. Ich glaube, was machst du halt mit den Leuten, die rausfallen, die aber trotzdem noch dazugehören möchten? Wäre es da nicht schon... Also ich glaube, also mal ganz abgesehen davon, dass, okay, wenn ich irgendwie mich queer verorte, dann habe ich wahrscheinlich eh keinen Bock irgendwie zu so einer normalisierenden schwul-lesbischen Bewegung dazugehören zu wollen. Das passt dann eh nicht mit meinem Lebensstil oder mit den Vorstellungen zusammen, die ich so habe. Aber was mache ich mit diesen ganzen Bereichen, wo es sich halt irgendwie so überlappt oder wo es halt einfach nicht so leicht zu trennen ist? Ich finde auch, dass es sich da durchaus lohnt, auf einer individuellen Ebene zu gucken, wie man irgendwie dann sein Ding da durch, also seinen Platz irgendwie findet. Aber ich finde nicht, dass man da so eine großartige Unterscheidung noch machen kann zwischen normalisierender schwul-lesbischer Szene und normalisierender Hetero-Welt. Weil auch da irgendwie fordere ich meinen Platz. Und auch, ich meine, ich bin doch irgendwie schon aus allen möglichen rausgeflogen und rausgegangen und raus ignoriert oder keine Ahnung was worden. Und das ist nicht nur die schwul-lesbische Welt, in der das stattfindet. Und da finde ich halt nicht, dass das eine Forderung ist, dass da oder dass man da irgendwie da mehr drüber sich aufregen soll, also oder kann irgendwie als darüber, wenn halt Leute, die halt trans sind, irgendwie nicht in der Hetero-Welt vorkommen. Also auch da fliegt man ja raus und an bestimmten Punkten und so. Na, ich glaube, da habe ich echt noch den Unterschied, dass ich es einfach, also für mich macht es einen Unterschied darin, dass ich bei so einer Hetero-Szene, wobei es jetzt einfach ein bisschen schwierig ist, von Hetero-Szene zu sprechen, dass ich da sozusagen die Ausrede, okay, trans war mir nicht bewusst, akzeptieren kann, bis zu einem gewissen Grad, weil sich einfach viele Transen eher einer schwul-lesbischen Szene zuordnen oder halt einfach eher da in dem Umfeld irgendwie sich bewegen oder so. Und wenn aber so eine schwul-lesbische, so ein schwul-lesbischer Verband, Verein sagt, das hat nichts mit uns zu tun oder das übersehen wir jetzt mal geflissentlich, dann denke ich einfach, nee, Bullshit, das stimmt einfach nicht. Also es gab einfach schon so viele Momente, wo genau das eingefordert wurde und so. Und da lasse ich es einfach nicht als so ein dümmliches, ich verstehe davon überhaupt nichts durchgehen, sondern da ist es einfach ganz klar eine Entscheidung, nee, nehmen wir nicht mit. Ja, wahrscheinlich ist genau das der Unterschied. Ich würde mich dann halt hinstellen und in allen anderen Bereichen halt auch sagen, das akzeptiere ich nicht. Ich akzeptiere es einfach nicht, wenn das irgendwie nicht wahrgenommen wird als existent. Ja, nee, darum ging es mir auch gar nicht. Nein, du meintest ja gerade, dass irgendwie, dass du in so einer Hetero-Welt halt eher akzeptieren würdest, wenn jemand sagt, trans habe ich noch nie gehört. Ja. Als in einer schwul-lesbischen Umgebung. Und das finde ich halt nicht. Ich finde halt irgendwie, es ist irgendwie sowohl als in dem einen als auch in dem anderen Kontext halt irgendwie inakzeptabel. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass ich im, also während ich glaube, dass es im schwul-lesbischen Bereich einfach sowas ist von, wir entscheiden uns dagegen oder es ist einfach eine Entscheidung, das nicht mitzunehmen, weil es nicht normalitätskompatibel ist. Es ist halt im Hetero-Bereich eher so ein Ding von, da herrscht schon ganz viel Normalität und da ist es neu. Da ist es irgendwie was sowieso rausfällt. Und also nicht neu im Sinne von, plötzlich kommen Transen oder sowas, sondern das ist schon die Normalität. Und früher gab es halt die Abweichung schwul-lesbisch und die nähert sich jetzt irgendwie an. Aber vom Hetero-Bereich ist trans sowieso schon was Abnormes oder was nicht dazugehöriges. Beim schwul-lesbischen Bereich bin ich mir halt nicht so sicher, weil es irgendwie, weil ich es zu sichtbar finde, weil ich das zu bemerkbar finde, dass sich über die schwul-lesbische Geschichte oder die schwul-lesbische Emanzipationsbewegung heißt, genau diese ganzen abweichenden Gruppen immer auch irgendwie daneben positioniert haben oder sichtbar dazwischen positioniert haben oder sowas. Was man ja, sowas gibt es halt nicht. Es gibt irgendwie nicht die hetero-Mainstream-Emanzipationsbewegung, in der klar war, da waren auch immer irgendwie die Transen, die da irgendwie mittendrin saßen und immer übersehen wurden oder so. Ich glaube, da ist für mich der Unterschied so ein bisschen. Ja, also natürlich würde ich auch sagen, dass die Geschichte ist natürlich eine andere. Aber das, was halt dabei rauskommt, also an dem Punkt, an dem wir jetzt sind und das, was ich wahrnehme, kommt letztendlich das Gleiche raus. Dass halt einfach, ja, dass halt einfach irgendwie trans, queer, Butschwamm, SM, irgendwelche abweichenden Normen, normenabweichenden Identitäten oder wie auch immer man das jetzt subsumieren möchte, oder zusammenfassen möchte, einfach offensichtlich auf dem Weg zu irgendeiner Art von Anerkennung ignoriert und negiert irgendwie werden. Und dass ich diesen Wunsch, das aufzuhalten oder da immer noch sozusagen so ein ich will aber gesehen werden, genau hier irgendwie, vergebene Liebesmühe halte, weil dafür die Mainstreamisierung einfach schon so weit fortgeschritten ist, dass ich da die Grenze nicht mehr zwischen schwul-lesbisch und hetero ziehen kann, an ganz vielen Stellen. Sondern halt dann tatsächlich und eher ziehen würde zwischen, es gibt halt die, die halt irgendwie normal sein wollen und es gibt halt die, die diese Normalisierung für hochgradig Blödsinn und gefährlich und scheiße halten da fühle ich mich irgendwie sinnvoller aufgehoben in so einer Grenzziehung, wo halt einfach irgendwie, ja, wo halt einfach Allianzen irgendwie anders geschlossen werden können. Wo es halt dann nicht mehr um sexuelle irgendwelches Begehren oder um irgendwelches Arten, mit wem man jetzt vögelt oder in welche Clubs man irgendwie geht, und welches Geschlecht man jetzt irgendwie toll findet, irgendwie, dass halt da einfach die, auch wenn, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie, dass schwul-lesbische Kultur gibt es und sie unterscheidet sich deutlich irgendwie von Heterokultur, auf jeden Fall. Also auch nochmal schwul und lesbisch auch und so. Also ich würde das jetzt auch nicht alles so total gleich machen, nur das, wo es halt hingeht. Es ist halt einfach nicht mehr das, wo ich sozusagen die Nähe suchen würde, weil da irgendwie quasi man dann so mitgetragen werden könnte. Hin zu einer größeren Lebensqualität, weil man irgendwie... Ach nee. So, keine Ahnung. Also, ja. Nee, um Himmels Willen, ich möchte nicht hin zu größerer Lebensqualität getragen werden. Schon aber gar nicht vom CSD. Den soll ich mal irgendwo hintragen. CSD finde ich halt in dem Zusammenhang auch total spannend, denn ich glaube, da finde ich es dann halt aus politischer Sicht eine spannende Entscheidung, zum Beispiel in Hinsicht auf den CSD zu überlegen, okay, also, oder das war irgendwie schon länger oder ist schon länger so eine Überlegungsgrenze von mir. Lasse ich jetzt den CSD einfach CSD sein, weil er einfach nichts mehr mit meiner Lebensrealität zu tun hat und auch die meinetwegen bisexuellen, transsexuellen, Intersex-Leute wie SMler, die irgendwie auf dem CSD auftauchen, die sind möglicherweise auch einfach auf dem besten Weg, auch in eine andere Lebensqualität hineinzugehen, als ich das für wünschenswert erachte. Und halte ich mich deshalb davon fern und lasse ich das irgendwie Banane sein und die irgendwie feiern und gut ist? Oder lasse ich sie halt einfach nicht so leicht durchkommen und zeige ihnen, was sie sozusagen an Abfall produzieren oder was sie geflissentlich übergehen, indem sie irgendwie mehr in die Mitte rutschen? Und bin ich sozusagen noch so ein Steinchen im Schuh auf dem CSD-Marsch oder lass ich sie einfach machen? Also das finde ich eine ganz spannende Überlegung, weil es halt irgendwie ja auch quasi ständig dazu führt, dass ich das auch immer wieder frustrierend finde. Man kommt halt nicht dagegen an irgendwie und es würde wahrscheinlich genau dabei bleiben, dass man immer mal wieder sagt so, hier, ihr habt aber mal irgendwie was vergessen oder so einfach ist es nicht mit der Normalisierung. Ihr müsst irgendwie akzeptieren, dass ihr mit der Normalisierung Ausschlüsse produziert. Und akzeptiert das bitte jetzt mal auch irgendwann. Oder mache ich halt einfach irgendwie mein queeres Wohnzimmer und kümmere mich einen Scheißdreck darum. Und dann finde ich es wiederum nochmal spannend in dem Zusammenhang, dass es ja einfach auch, also wenn man jetzt guckt, der Hinnerk macht jetzt halt irgendwie eine Ausgabe über Trans und Intersex, dann ist es ja einfach mal irgendwie so, dass der schwul-lesbische oder der schwule Mainstream, Entschuldigung, der lesbische Hinnerk, ja auch, also ich meine, auch es gibt ja eine lesbische Leserschaft. Ja, aber halt eher eine schwule Reaktion. Ne? Ja, das auf jeden Fall, ja. Dass der sich nun aber dann doch dem Thema irgendwie annähert, ne? Ja, und jetzt auch doch irgendwie was dann drüber schreibt. Also ich finde es natürlich irgendwie sinnvoll, das mal, klar, es ist sinnvoll, sichtbar zu machen. Und aber ich... Was jetzt genau? Das mit dem Hinnerk und dass da jetzt irgendwie Trans, Intersex irgendwie... Titelthema ist diesen Monat. Also du findest es sinnvoll, dass das im Hinterkopf sichtbar macht? Ich finde es grundsätzlich wichtig, es sichtbar zu machen. Und wenn es dort ist, irgendwie, dann ist es für mich ein Mainstream-Blatt unterscheidet, macht es sichtbar. Mhm. Aber es ist für mich auch nicht mehr und nicht weniger. Also es ist letztendlich ein Mainstream-Blatt, was irgendwas sichtbar macht. Und ob das jetzt irgendwie keine Ahnung, ob das in der Taz steht oder ob das im Hinterkopf steht, irgendwie ist letztendlich Mainstream gleich Mainstream. Es hat vielleicht noch eine leicht andere Zielgruppe, aber die Leute, also das ist halt so, ja, ist ein Mainstream-Blatt und interessiert sich dafür. Und das ist gut, weil es irgendwie sichtbar macht und irgendwie, dann kann man irgendwie noch darüber streiten, wie die Inhalte sind und bla bla bla, aber das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen irgendwie, aber erstmal so grundsätzlich, ja, sichtbar machen, gut. Aber ich klopfe jetzt dem Hinterkopf nicht mehr auf die Schultern, nur weil es ein schwules Blättchen ist. Weil sie es machen. Mit dem einzigen Unterschied würde ich sagen, zwischen Taz und Hinterkopf, dass der Hinterkopf halt aus einer Gruppe rausspricht, die genau diese Themen für sich auch in Anspruch nimmt, dann nämlich wieder. Zum Beispiel, wenn es dann um CSD geht und sie sagen, gleiche Rechte für alle, für Lesben, Schwule, Transsexuelle, dann ist es halt ein Thema. Und die Taz wird wahrscheinlich nicht sagen, die Taz, wissen wir auch, was die Taz zu Transsexuellen sagt. Ne? Insofern, die Taz beruft sich dann halt, wenn es um politische Forderungen geht, plötzlich nicht auf den Einschluss von Transsexuellen in irgendwas. Ne? Aber ich glaube, da ist es halt, da wird es halt dann auch nochmal schwierig, wenn jetzt so schwul-lesbische Emanzipationsgrüppchen sich halt irgendwie auf irgendwas berufen oder irgendwas durchsetzen wollen, sich dann dabei noch auf meinetwegen Trans- und Intersexuelle berufen, die dann gerne vielleicht auch, wenn der CSD dann nahe ist, einmal im Blättchen verhandelt werden, dass es sie ja auch gibt. Aber genau dieser Spruch ja auch von dem Chefredakteur kommt, so, das sind sie, die wir immer mitmeinen, da sind sie nun mal, da kann man sie jetzt mal auch mal angucken. Auch nackt. Auch nackt, ja. Also da finde ich es dann halt schwierig, denn da ist es dann halt doch, da sind sie dann doch ganz willkommen, wenn es irgendwie darum geht, so gleiche Rechte für alle, und da gibt es welche, die haben irgendwie noch weniger Rechte, nehmen sie nochmal mit rein, bis zu dem Punkt, wo es halt so schwierig wird, da fallen sie dann wieder raus, oder meistens ist es ja auch so, dass irgendwie Trans und Intersex, ja, Trans, Intersex noch nicht mal, irgendwie in den Überschriften noch drinstehen, und sobald es irgendwie um die genauen Ausformulierungen geht, geht es nur noch um Schwule und Lesben, oder also da finde ich es dann halt, und da genau an dem Punkt werde ich halt sauer. Und da denke ich dann halt, okay, dann entscheidet euch bitte. Entweder nehmt ihr das mit rein und dann steht auch dafür gerade und dann nimmt es auch richtig mit rein, oder lasst es raus und nennt euch schwul-lesbisch und bleibt dabei. Hm. Ja, okay, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Mist, jetzt haben wir doch wieder irgendwie einen Konsens. Jetzt haben wir doch wieder einen Konsens. Naja, also nur das, also wahrscheinlich, ja, also ich denke dann halt tatsächlich irgendwie, leckt mich doch am allerwertesten irgendwie, was ihr hier irgendwie fabriziert, irgendwie, ich meine, ich werde sowieso ständig irgendwo mit unter subsumiert, irgendwie, ja, ich werde auch irgendwie unter, ja. Unter alles Mögliche subsumiert, was irgendwie, wenn ich mich da jedes Mal gegen wehren würde, irgendwie, dann würde ich den ganzen Tag nicht dabei nicht rauskommen, mich dagegen zu wehren. Und ich denke halt nicht, dass das ein Punkt ist, an dem man dann seine eigenen politischen Forderungen, dass es so sinnvoll ist, seine politischen Anstrengungen da irgendwie, dass das nur so ein Weg ist, da irgendwie dann sich da irgendwie abzustrampeln. Weil ich halt glaube, dass es einfach vergebene Liebesmühe ist, weil es einfach schon viel zu normal ist und viel zu doll irgendwie so einem mehrheitsgesellschaftlichen Ding irgendwie anheimgefallen ist. So. Ja, ich finde es einfach auf der Ebene auch nochmal spannend. Also ich finde auch, dass so in dem Moment, in dem man sich dann in den, nennen wir es TSD-Mainstream, irgendwie begibt mit Forderungen und Party und der Konsumkultur, da geht schon auch so ein Integrationsding irgendwie mit einher, von irgendwie, wenn du Teil davon sein willst, dann möchtest auch du in die Mitte der Gesellschaft oder bist irgendwie als, bist auch ein ganz normaler Mensch, so. Und ich finde halt eben dann auch die Punkte, was du meintest, Joke, spannend, eben dann zu gucken, wenn ihr das schon irgendwie auf einer Agenda, wenn es irgendwo aufleuchtet und es dann auf der anderen Seite vielleicht auch einfach Trans- und Intersex-Leute gibt, die vielleicht dann von mir aus auch genau dahin wollen, irgendwie die genau in dieses, ja. Genau die Normalität, genau die diese Form von Rechten irgendwie für sich einfordern. Dass wenigstens das dann auch geht und nicht so ein komisches, naja, es ist jetzt anscheinend gerade ganz schick oder die anderen CSDs machen es auch oder es wird irgendwie, also ich finde, es gibt so eine interessante Ebene von irgendwie sowas wie europaweit oder sowas und dann wieder runtergebrochen, dass teilweise, dass da schon Dinge irgendwie aufgenommen werden und dann halt irgendwie relativ hilflos umgesetzt oder ja. So. Von so, ja, aber es schreiben jetzt alle Leute Transgender mit rein, das machen wir jetzt auch mal. Mhm. Aber was, also so von dieser Umsetzung darin ist dann nicht wirklich viel zu merken. Also ich finde halt, dass die Leute, die halt irgendwie da sich gerne wiederfinden wollen und da irgendwie das in Kauf nehmen, dann sozusagen dass so eine Normal oder die da einfach dann vielleicht besser reinpassen in solche Normalisierungsforderungen oder so, oder die sich da irgendwie drin wohlfühlen, sollen sie das doch gerne machen. Das sind aber nicht meine politischen Alliierten. Also das sind dann auch wieder gleich nicht mehr die, mit denen ich dann gerne irgendwas machen würde. Also das sind dann halt die anderen Transen. Oder keine Ahnung. Also mir ist dann tatsächlich irgendwie, wir sind dann einfach, dann ist einfach das nicht mehr der Punkt, an dem ich dann mich irgendwie mit ihnen verbunden fühle. So. Und was du nochmal vorhin meintest, mit dem Steinchen im Schuh und dem CSD irgendwie, also also CSD weiß ich mittlerweile irgendwie da, also für mich ist es irgendwie eine relativ klare Entscheidung irgendwie mittlerweile, ich habe da nichts verloren als Mitlaufende. Das war ein super Übergang. Also das ist einfach irgendwie, ich kann mich, wenn überhaupt, dort nur als Steinchen im Schuh irgendwie politisch aktiv irgendwie zeigen und habe ich schon genutzt oder das haben wir alle drei schon irgendwie genutzt. Irgendwie können wir auch, finde ich auch ganz wichtig, muss ich gleich nochmal erzählen irgendwie. Das war ja auch eine Idee, dass wir so ein bisschen auch von dem erzählen, was wir schon so mal so an politischen Aktionen irgendwie gemacht haben und was wir uns so vorstellen können und so oder und solche Sachen. Also ich finde auch, dass der CSD irgendwie was ist, wo ich durchaus mich so politisch als Querschläger irgendwie abarbeiten kann dran irgendwie und finde es durchaus thematisch interessant. Aber alles, was quasi pro CSD ist oder für, also das, was die, also wenn der CSD ausfallen würde, nächstes Jahr, ich fände es nicht schlimm. Es würde mich nicht, die Bohne würde ich irgendwie, es würde mich, es wäre irgendwie nichts, worüber ich irgendwie trauern würde als politische Veranstaltung, weil das, was dort irgendwie gefordert wird und das, was da irgendwie an Ideen irgendwie produziert wird und das, was daraus gemacht wird in den Medien irgendwie, sind alles Dinge, auf die ich gut und gerne verzichten kann irgendwie. Das sind irgendwie alles nicht die Dinge, für die ich irgendwie dringend irgendwie kämpfen möchte. Mhm. Und finde es halt dann eher interessant, mich eher kritisch damit auseinanderzusetzen und das irgendwie, ja, mich da irgendwie dagegen zu positionieren oder da irgendwie zu sagen, so, oder zu stören oder da irgendwas draus zu machen. So, es gibt ja schon verschiedene Ideen und einiges ist schon umgesetzt worden. Und das finde ich irgendwie nach wie vor irgendwie gut. Da irgendwie, also. Ja, ich glaube, so weit weg ist es dem eben dann eben nicht von meiner Lebenswelt, natürlich nicht. Ich glaube, bei mir hängt es echt immer mal wieder an diesem Punkt, will ich mir das überhaupt noch geben? Also bringt es mir tatsächlich so viel, da jetzt hinzugehen und zu sagen, hallo, genau ich bin in diesem Moment derjenige, den ihr mal wieder übersehen habt oder so. Weiß ich nicht, ob das irgendwie... Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann einfach auch nicht mehr spannend ist oder nicht mehr... Oder dass es so frustrierend ist oder das, was dabei rauskommt, mir so wenig gilt im Gegensatz zu dem, was ich möglicherweise daraus ziehe, Positives. Das war jetzt irgendwie ein verwurschteter Satz. Naja, also dass ich halt, dass die Relation nicht mehr stimmt und dass ich mich dann einfach dagegen entscheide. Da irgendwie noch politisch irgendwie gegen zu arbeiten oder sichtbar zu machen oder was auch immer. Also ich habe tatsächlich auch gar nicht so ein Interesse daran, mich da auf dem CSD als, guck mal, mich gibt es auch irgendwie, weder den Humus noch den Heteros, die am Rand stehen, irgendwie zu präsentieren. finde aber trotzdem, dass es noch Dinge gibt, die ich da gerne aufgreifen und mit denen ich gerne arbeiten würde. Also ich hatte zum Beispiel irgendwann mal die Idee, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr, also es ist jedes Jahr eine individuelle Entscheidung irgendwie. Ich glaube, es ist auch mal so ein bisschen davon abhängig, ob man irgendwie jetzt auch gerade Bock und Zeit und Kraft hat, irgendwie sich da mit irgendwie auseinanderzusetzen. Aber was ich jetzt zum Beispiel mal als Idee hatte, war, sich mal mit diesem ganzen Fotografierwahn irgendwie auseinanderzusetzen und auf dem CSD Leute zurück zu fotografieren, zum Beispiel. Also halt irgendwie, ich glaube tatsächlich, ich habe absolut kein Interesse, da irgendwie mitzulaufen in dieser Parade und das muss man auch gar nicht. Man kann auch einfach irgendwo stehen und irgendwie Leute, die, also ich würde dann tatsächlich, also ich glaube tatsächlich, ich finde es dann eher so eine politische, für mich irgendwie sinnvolle politische Aktion, die mich dann irgendwie auch befriedigt irgendwie, oder die würde mich wahrscheinlich befriedigen, ist irgendwie Leute zu fotografieren, die gerade da irgendwie die Freaks irgendwie in ihren Augen irgendwie zu fotografieren und zwar so, dass die das auch mitkriegen. Also mich irgendwie frontal vor die Linse zu stellen und ein Foto vom Fotografierenden zu machen. Mhm. Um dann auf ganz vielen Hetero-Turi-Fotos aufzutauchen. Ja. Und so. Also da halt einfach so das, was da ist, irgendwie zu nutzen und irgendwie da zu aufzugreifen, aber nicht mit dem Hintergrund, guck mal, mich gibt es auch, sondern eher so, guck mal, was ihr hier macht. Mhm. Ja. Nee, das mit dem, guck mal, mich gibt es auch, das war auch eher so ein, nein, ich habe wirklich kein Bedürfnis danach, mich dahinzustellen und zu sagen, guck mal, mich gibt es auch noch. Sondern ich glaube, die so Aktionen, über die ich nachdenke oder die ich gut finde, drehen sich halt um dieses Ding von, welche Ausschlüsse werden produziert, was wird nicht mitgenommen, was wird übersehen. Und da ich das dann mache, wird es sicherlich dann auch an meine Person geknüpft sein, denn irgendwie stehe ich dann da ja und mache irgendwas, oder? Ja, irgendwie so Vorstellung für diesen Podcast war eigentlich, dass wir so ein bisschen überlegen, was wir schon mal an politischen Aktionen gemacht haben. Also das Thema des Podcasts sollten ja Politiken sein und wie sinnvoll oder sinnlos sie uns erscheinen. Darauf gekommen sind wir, worüber? Sind wir, Oh, was mittlerweile schon echt einige Zeit her. Ja. War das einfach... Queer Guerilla war es, glaube ich, ne? Ja? Ich glaube, wir sind darüber gekommen. Das kann gut sein. Dass wir nämlich uns in eine Diskussion darüber verstrickt hatten, wie sinnvoll wir Queer Club Guerilla oder Queer Guerilla in Hydro Clubs finden. Ach, das, ja. Stimmt. Jetzt müssen wir aber ganz kurz erklären, was Queer Guerilla ist, ja, ne? Oder? Und wir können auch unsere Diskussion nochmal aufbauen, wo wir hier schon über Politik diskutieren. Also die Idee ist, das kommt natürlich aus Amerika, nicht wahr? New York und so. dass man so ein bisschen, also ne, so Web 2.0 mäßig sich irgendwie über Facebook oder keine Ahnung was, ja, ich glaube hauptsächlich so über Facebook vielleicht so. Haben wir das so MySpace schon mal erzählt in irgendeinem Podcast? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, erzählen wir es dann nochmal. Wenn wir uns nicht mehr daran erinnern, können wir es gerne nochmal erzählen. Dass halt man sich so, dass halt so. Oder über Mailinglisten. Ich glaube, in Berlin gab es zum Beispiel eine Mailinglist. Ja, das war dann, genau, das ist dann in Berlin, gibt es das natürlich auch schon irgendwie, ne? Erst New York, dann Berlin. dann nach 15 Jahren auch in Hammerheim, das war gemeint. wenn dann auch mal der Hinnack lesbisch geworden ist. Also die Idee ist sozusagen, also genau. Also die Idee ist sozusagen, dass man, dass es halt Vernetzung im Internet gibt von irgendwelchen Leuten, die halt keiner großen Szene angehören. Also so queer Leute, die halt irgendwie vielleicht eher in so kleinere Szene sind oder so oder die jetzt auch nicht so die eigenen Clubs haben oder keine Ahnung. Und dass die sich halt verabreden und dann quasi in einem bestimmten Club halt stürmen und da halt Party machen. Und dann quasi so die Stimmung da so ein bisschen auch mitbestimmen und übernehmen und da einfach eine queere Party draus zu machen, einfach weil so viele sind und da so eine, ja, einfach die Ressourcen, die da sind, nutzen und so eine eigene Party dort veranstalten. Oder auch so Bars oder sowas. Ja, whatever. Ich weiß jetzt nicht, wie es irgendwie im US-Kontext war. Ich habe das über irgendwie so Filmbeiträge und irgendwie Zeugs gesehen. Ich weiß noch nicht mal, wie queer das Ganze dann tatsächlich ist oder ob es einfach sowohl so schwule Grüppchen gibt und lesbische Grüppchen, die das irgendwie in verschiedenen räumlichen, gerne halt dann auch etwas kleineren Städten oder sowas Ach so, echt? Dann machen. Ja, eben das, wo es so auch so keine Homo-Infrastruktur gibt. Ich glaube, das ist nämlich ein ziemlich wichtiger Unterschied. Ich habe nämlich aus Berlin zum Beispiel die Ansage gehört, wir gehen dann mal endlich woanders hin. Und das finde ich jetzt schon ein ziemlich wichtiger Unterschied. Ja, okay. Ich glaube schon, endlich mal woanders hingehen oder ob wir irgendwo hingehen, wo es uns einfach nicht gibt, quasi. Also ich hatte das schon so verstanden, dass es eher dieses wir gehen mal woanders hin Ding ist. Wir gehen mal raus aus unserem Ghetto sozusagen. Ja, genau. Und gehen mal was Neues haben und so. Und an dem Punkt finde ich es nämlich total langweilig, ehrlich gesagt. Oder total, ja, also da ist es einfach nicht meine Politikform. Ich glaube, wenn es um sowas ginge wie Kleinstädte oder halt irgendwie Orte, an denen es nicht irgendwas gibt, wo ich sowieso hingehen kann, wo ich mich aufhalten kann, da finde ich es total spannend. Also darf nicht die Idee. Vielleicht ist es einfach nochmal umgewandelt, umgesetzt oder sowas. Mhm. Ich finde halt einfach diesen Aspekt, es geht ja nicht nur um diesen Aspekt von, wir sind jetzt viele und wir nehmen uns jetzt diesen Raum, sondern gehen da gleichzeitig, also es gibt ja durchaus noch diese Argumentation über, wir sind eine konsumierende Masse. Und über diese Eigenschaft, über wir sind viele und wir konsumieren viel oder sowas, sich darüber halt auch nochmal so ein Platzrecht irgendwie dann für diesen Abend oder sowas zu verschaffen. Ich finde, das ist halt auch eine Komponente da drin. Mhm. Und das ist halt auch echt wieder so eine Sache von, naja, da bist du halt wieder in diesem ganzen, in diesem Diskurs drin von irgendwie Homos, haben die Cola und konsumieren, können irgendwie konsumieren. Also so, es schlägt für mich so ein bisschen in die Richtung von irgendwie, wir tauchen da auf und wir kaufen uns unser Daseinsrecht. Ja, genau, diesen Beigeschmack hatte es halt für mich auch. Ja. Also ich hatte als erste Reaktion auf die Frage, wie ich das so finden würde, von einer Freundin, schöne Grüße, habe ich halt auch irgendwie gleich gedacht, irgendwie, also entweder, also ich meine, ich bewege mich sowieso ständig, auch in Gruppen, in Kontexten, in denen ich nicht gesehen werde, in denen ich nicht existiere, offiziell, oder eben dann doch als Mensch, oder als weiß oder keine Ahnung, irgendwie so. Also, dass ich irgendwie zwar stattfinde, aber nicht unter so einem Aspekt, unter dem ich irgendwie außerhalb meines queeren Wohnzimmers irgendwie, jetzt habe ich den Satz Anfang vergessen, naja, ihr wisst schon. Also, dass ich das sowieso schon tue und dass ich es dann auch gut finde oder eh schon als Praxis irgendwie mache, einfach irgendwie als Alltagspraxis mache. Und dass die Läden, wo dann vielleicht nochmal so eine besondere Aufmerksamkeit drauf irgendwie zu lenken wäre, dass da mal irgendwie Sichtbarmachung eine ganz sinnvolle Idee wäre, dass ich da überhaupt keine Lust habe, denen mein Geld in den Rachen zu werfen. Mhm. Dass ich irgendwie nicht finde, dass die es irgendwie wert sind, dass ich da irgendwie jetzt da hingehe und irgendwelchen Wirten ihr überteuertes Bier oder ihr billiges Bier oder keine Ahnung was irgendwie abkaufe. Ja. Das fand ich halt. Ja. Und dann hat diese Freundin halt wiederum gesagt, ja, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es so ganz nett wäre, wenn zum Beispiel alle die Leute, die immer in der Nachbar auftauchen, also die Nachbar ist die Bar zu den lesbisch-schwulen Filmtagen, die da immer jeden Abend während dieser Woche auf hat. In Hamburg? In Hamburg, genau, lesbisch-schwulen Filmtagen in Hamburg. Wir sind immer noch in Hamburg. Und dass halt die ganzen Leute dann für einen Abend alle im Pudel sind. Und dass man mit denen dann da feiert und dass das doch irgendwie nett wäre. Aber nur ist zum Beispiel der Pudel, ein anderer Hamburger Club, jetzt nicht zum Beispiel ein Ort, an dem ich sagen würde, da traue ich mich sonst nicht hin. Oder da gehe ich alleine nicht hin. Oder, sondern das ist einfach ein netter Ort und da war ich schon häufiger und da war ich alleine oder in der Gruppe und ja, also es geht mir auch so, ich kann da auch irgendwie den Vorteil, den ich dann davon hätte, wenn da irgendwie alle Leute, die ich irgendwie in der Nachbar begegne, irgendwie, wenn die da alle da wären, irgendwie dem kann ich da irgendwie nicht so viel abgewinnen, als dass ich das irgendwie so eine wahnsinnig spannende Aktion irgendwie. Vor allem denke ich dann halt auch so, das Publikum, das sonst im Pudel ist, das wäre vielleicht für die irgendwie ganz spannend oder ganz lustig, wenn da haufenweise Queers auftauchen würde, aber das war es dann wahrscheinlich auch. Und ich glaube, wenn es um so richtig so krasse Publikumsreaktionen zum Beispiel geht, also was weiß ich, die sind völlig angewidert oder die fühlen sich überrannt oder so, dann sind es auch Clubs, in die ich eigentlich nicht gehen möchte. Mhm. Das ist halt auch noch so eine Komponente, die ich wichtig finde. Warum gehe ich in irgendeinen Club, der mir überhaupt nicht zusagt? Denn wenn er mir zusagen würde, dann könnte ich ja auch einfach so dahin gehen. Also warum muss ich mich dann in der Gruppe zusammentun und in irgendeinen Club gehen, den ich einfach nicht scheiße finde, also in den ich sonst nicht reingehen würde? Was ich mir dann allerdings, ist mir ebenso eingefallen von den diese kapitalistische Komponente, so wie warum, also alleine das irgendwie. Wow, wow. Da geht jemand sehr unschön mit seinem motorisierten Gerät um. Ja, oh Gott. also allein diese Politikform zum Beispiel auch so über Konsumieren, sich dazugehörig oder sich seinen Platz zu konsumieren. Das finde ich halt irgendwie auch, das liegt mir, glaube ich, nicht so. Ich hatte mir eben noch überlegt, was ich, glaube ich, so ein bisschen abgewandelt total lustig fände, wäre jetzt als große queere maskierte Gruppe in irgendeinen Club reinzurennen, die Hähne leer zu saufen und wieder abzuhauen oder so. Das wäre halt irgendwie ein, also was heißt ich, irgendwie da irgendwie als Masse aufzutauchen und da halt nicht zu bezahlen oder sowas, ne? Das wäre, ich glaube, das wäre auch mehr. Ja. Aber dafür habe ich zu viel Angst vor Polizeigewalt. Sowas würde ich dann wieder nicht machen, weil man nicht zu viel Schiss hätte, irgendwie verhaftet zu werden, hätte ich keinen Bock drauf. Aber da habe ich irgendwie in kürzester Zeit 3 Becks getrunken und dann kann ich nicht mehr richtig weglaufen. Das ist auch schlecht. Mir ist eben noch eingefallen, das ist ja auch irgendwie eine sehr spannende Art von Mehrheitsgefühl erzeugen. Und zwar nicht irgendwie sich an einem Ort zu begeben, wo man weiß, irgendwie da kann man sein und da trifft man irgendwie ganz viele andere, mit denen man irgendwie auf einer Ebene ist oder sowas oder Anknüpfungspunkte findet. So irgendwie so ein Gefühl zu bekommen, so es gibt auch andere Leute irgendwie und die sind alle ganz schrecklich nett oder so. Sondern dass es irgendwie diese machtvolle Komponente irgendwie dann hat. Also wir sind jetzt irgendwie eine Mehrheit, wir gehen da in einen Raum rein, sind da die Mehrheit und verdrängen vielleicht am besten auch noch irgendwie die anderen, die dort sind oder so. Das fand ich halt auch noch, oder so dieses Raumgreifende, also so über, also ich finde Raum einnehmen zwar schon wichtig, aber dieses so dieses Ding von wer, ich weiß auch nicht, ob jetzt wer ein Problem hat oder sowas, aber es hat, finde ich, auch durchaus sowas Verdrängendes oder so. Schon, ne? Man weiß ja auch zum Beispiel nicht so genau, wen man da jetzt gerade verdrängt. Genau, das würde ich nämlich auch sagen, dass man da ganz schön doll annimmt, dass die anderen die Feinde sind. Ja, irgendwie. Und genau das finde ich ja dann wieder schwierig, weil, wie gesagt, ich würde halt sagen, die Grenze läuft bei mir einfach nicht oft an dieser Linie. Hetero, Hobo. Naja. Ich finde es ja auch schön, wenn wir jetzt, du hattest es schon so großartig angekündigt, irgendwie unsere CSD-Aktion von vor fast 3 Jahren. 3 Jahre, ja. 4 Jahre? Moment, nee, Moment. Echt 4 Jahre? Nee. Müssen wir überlegen, ja. Doch. Oder? Also der CSD war auf jeden Fall... War das Butterbadefische? Das war... Oder was noch davor? Es war auf jeden Fall nicht der CSD, der schon im August war. Du meinst, es war noch vor der WM? Ich glaube, es war 2005. Das war... Echt? Nee. Nein. 2005 war es auf gar keinen Fall, weil 2005 bin ich nach Hamburg gezogen und da haben wir Flyer verteilt für, so, stimmt, ja. Für 10 Jahre Schwulenreferatsparty. Das muss dann, das also ich sage mal ganz kurz, unser Plan für den heutigen Podcast war nämlich eigentlich, dass wir mal so unsere politischen Aktionen erzählen und uns dann darüber unterhalten, ob wir das eigentlich sinnvoll fanden oder nicht. Wir sind irgendwie so total unstrukturiert. Und ja, wir werden es vielleicht ohne... Unser Podcast wird wahrscheinlich auch gänzlich ohne diese Struktur dann auch zu Ende gehen. Genau so. Wann war es jetzt? Also es war irgendwie... Okay, also es war entweder 2006 oder 2007, wobei ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass es eher 2006 war, ja, was vor 3 Jahren. Das war vor 3. Nee, es war 2006, weil 2007 habe ich schon woanders gewohnt. Und ich weiß noch ungefähr, wo ich da gewohnt habe und so. Also, es war 2006. Es war CSD. In Hamburg. In Hamburg, genau. Und es war dann doch der CSD, der schon im August war. Weil 2006 war ja auch die WM. Ja. Also, es war im August und es war sehr heiß. Und es gab eine Aktion, die im Kontext des Lesben-Schwul-Transen-Polymorph-Perversen-Referates stattgefunden hat, beziehungsweise in dem Dunstkreis und dort auch entstanden. Also es ist auf jeden Fall an diesem Ort entstanden. Aber das war doch schon noch, war das nicht aus diesem Stonewall-Brunch mit anschließenden, wir tun uns zusammensetzen und auch, weil wir auch eine Aktion geben sollen. Es gab irgendwie so, ja, ich glaube, es gab einfach auch schon vorher im Poly-Referat Ideen oder sowas und deswegen dann mal hinzugehen und so. Und da kam ja dann zumindest noch mal so eins Person dazu. Ja, stimmt. Es gab irgendwie, es gab eine Interessensgruppe, die sich unter dem Namen Stonewall was a Riot zusammengefunden hat, am Jahrestag von Stonewall, der ja irgendwann Ende Juni, siehst du, ich weiß gar nicht genau, 28. Juni, glaube ich, gewesen ist. das, was man denn so machen könnte, vielleicht zu dem Thema und irgendwie, ne, CSD und furchtbar kommerziell und keine Ahnung was und so. Und irgendwie so in diesem ganzen Ding ist dann irgendwie so eine Idee zu so einer Aktionsform entstanden. Die dann, ich will nicht die ganze Zeit erzählen, ich drehe mir noch eine Zigarette und ihr dürft erzählen, was wir gemacht haben. Ja, wir können ja einfach mal überspringen. Jetzt diesen ganzen Basisteil. Die Aktion hatte dann, trug den Namen, gegen den Strom. Nur gegen den Strom? Ja. Gegen den Strom. Und die Idee war, in einer Gruppe von Menschen gegen den CSD-Strom zu laufen. Also gegen entgegengesetzte Richtung und durch die Parade hindurch zu laufen. Ja. Um irgendwie... also den Aspekt, den ich da drin spannend fand, war halt einfach, man bewegt sich in der Masse, man ist sozusagen irgendwie durchaus Teil davon, dass man, wenn man sich damit drin befindet. Aber ja, Deutschland dagegen. Und es war halt dann irgendwie, gab es verschiedene Ideen, was man dann innerhalb dieses Aktionsdings dann macht. Wir hatten einen Einkaufswagen, den hatten wir unglaublich schön ausschaffiert. Wir hatten alle Haifisch. Rückenflosse, genau, mit den Haifisch-Rückenflossen, waren hübsch zurecht gemacht, hatten eigentlich auch Musik dabei, das hatte, glaube ich, nicht so geklappt. Wir waren einfach zu leise. Ja, wir waren einfach zu leise. Und hatten noch irgendwie, hatten wir eigentlich Flyer ja. oder sowas? Ja, noch Flyer, ein bisschen Konfetti und sowas. Ja. Und sind dann letztendlich auch mehrmals da durchgelaufen. Dreimal gab es sogar. Dreimal. Wir haben es geschafft, dreimal von vorne bis hinten durchzulaufen. Wie viele Leute waren wir denn so? Sechs, sieben? Sechs oder sieben. Ja. Ah nee, es gab ja auch noch die Schutzehefraktion. Genau, die hatte sich angeschlossen. Oder? Ach, die sind ja, halt gemeinsam gelaufen genau. noch mit der Schutzehefraktion. Mhm. Die hatten eine große Torte dabei. Auch von einem Einkaufswagen. Genau, eine große Torte als Einkaufswagen. Waren aber auch halt irgendwie nur vier Leute oder so. Also wir waren vielleicht so zu maximal 15. Eher 10. 10 bis 15 Leute. Und Hauptanschlusspunkt war Kommerzialisierung oder so. Also das irgendwie. Mhm. Das war zumindest so lesbar irgendwie. Genau, wir hatten einen Einkaufswagen, auf dem Commercial Street Day stand. Mhm. Mit uns rumgeführt. Sehr hübsch. Gesprühartet. Ja. Gesprüht. Ja. Jawohl. Ja, Fazit. Es war sehr anstrengend. Ja. Es war wirklich richtig anstrengend. Aber ich bin sehr froh, dass wir. Also ich bin persönlich sehr froh, dass ich das gemacht habe, dass ich damit mitgelaufen bin. Wir haben auch quasi eigentlich, also wir wurden halt ganze Zeit bemerkt quasi, also immer irgendwie angerufen mit irgendwas. Falsche Richtung. Ja, genau, falsche Richtung war eigentlich so das meiste. Und ich finde das ja auch. Mhm. Eigentlich ist es ja auch total passend, weil es ja genau das auch war. Ja. Falsche Richtung. Also das fand ich auch gut. Es war halt einfach schade dadurch, dass es einfach so irgendwie, es ging schnell. Es waren unglaublich viele Leute. Wir hatten nicht so den großen Raum. Irgendwie es war schwierig, das irgendwie so diesen Raum einzunehmen und sozusagen noch irgendwie thematisch oder inhaltlich halt irgendwas davon zu vermitteln oder so. Mhm. Also außer diesem, außer dieser performativen den performativen Akt irgendwie so ja. da durchzulaufen. Na ja, gut, wir haben ja diese Flyerchen verteilt, ne? Mhm. Wobei. Das war halt auch so, es wird halt irgendwie auch, das geht, ich glaube, es geht halt auch in dieser Verteilmasse, was so alles verteilt wird, dann wahrscheinlich auch einfach unter. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass das, was das Größte tatsächlich einfach war, die Tatsache, dass wir da einfach regelmäßig durchgelaufen sind, was. Ja. Dass wir uns da halt durchgekämpft haben, man kann es wirklich nie anders sagen. Also, falls ihr das mal gerne probieren wollt, ist es wirklich sehr, es ist eine sehr sportliche Angelegenheit. Ja, also, es ist sehr, sehr anstrengend. Fix und fertig. Ja. Ich hatte erstmal eine Migräneattacke, also so nach dem, so auch schon während des letzten Durchlaufs oder sowas, ging es schon, also es war echt, war sehr bezeichnend, dass irgendwie, es sind natürlich eh schon viele Leute, viel Lärm und sowas, aber ich glaube, dieses Ding von konzentriert da irgendwie so durchzulaufen, das war echt anstrengend. Das war, also es ist auch einfach eine sehr spannende Erfahrung, irgendwie so diese Anstrengung irgendwie mal auf einer anderen Ebene irgendwie mitzubekommen. Ja. Weil man sonst vielleicht im Alltag das dann durch kleinere Sachen gar nicht so wahrnimmt. Mhm. Ich hatte ein Lieblingsmoment von mir war, dass wir als wir in der Mitte, in der Menge, irgendwie, es war Mönckebergstraße oder zumindest so in der Nähe, als der Zug zum Stehen kam, also war gerade so irgendwie Stillstand. Es wurden, und wir waren dann mittendrin auch stehen geblieben. Und es wurden dann von irgendeinem Radiosenderwagen wurde ein Interview übertragen mit irgendeiner prominenten Person oder einem Politiker oder sowas. Ich glaube, es war Liebe. Lilo Wanders. Lilo Wanders. Ich glaube, es war Lilo Wanders. Das kann gut sein. Und da gab es halt irgendwie noch mal so ein paar Schlagworte. Ich kann es gar nicht mehr so genau wiedergeben, aber es gab einfach so. Es waren so typische CSD-Rhetoriken von irgendwie, wir sind angekommen, wir sind da, bla bla bla, oder es ist irgendwie die Vielfalt und keine Ahnung. Also ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Und das, was wir gemacht haben, war halt dann das so ein bisschen zu bejubeln. Und das fand ich sehr, sehr toll. Wir standen halt in dieser Mitte drin und haben irgendwie jeden kleinsten Wortfetzen, der irgendwie hörbar war, halt irgendwie total, also wiederholt, dann laut geschrien und irgendwie bejubelt. Und dadurch sichtbar auch für Verwirrung gesorgt, weil wir das sozusagen so überabgefeiert haben. Mhm. So dieses, ja, irgendwie Mitte der Gesellschaft. Also jetzt mal irgendwie fiktiv irgendwie so von das so abzufeiern. Und das hatte mir sehr gut gefallen. Also weil es ja auch nochmal irgendwie eine merkliche Irritation war. Aber es war dann natürlich auch nur für die Leute, die direkt rumstanden, dann irgendwie sichtbar, aber das fand ich sehr gut. Das war so mein Highlight eigentlich von dieser ganzen Aktion. Ich fand, glaube ich, grundsätzlich einfach so die, wir waren schon eine relativ bunte Gruppe auch. Auch jetzt nicht so richtig einheitlich irgendwie in dem, wie wir da aufgetreten sind. Mhm. Und mir hat ziemlich gut gefallen einfach so diese Idee, dass da jetzt so ein Haufen verrückter, bunter oder diverser Leute so als kleine Haifische irgendwie da so dagegen beißen. Und dann wirklich mittendurch, gnadenlos. Ja, ja, wir sind ja wirklich irgendwie, ich war wirklich auch sehr froh über diesen Einkaufswagen, der uns immer so ein bisschen irgendwie noch so einen Schutzwall geboten hat gegen diese Masse. Ich war auch froh über den Einkaufswagen, hey. Das muss ich jetzt, glaube ich, nochmal sagen. Stimmt, du hast ja diese unglaublichen Schuhe angehabt. Juppe ist ja tatsächlich in 25 cm High Heels irgendwie über diese Stiefeln. Stimmt, ich erinnere mich. Großartig. Ja, stimmt, zum Beispiel das, zum Beispiel sowas irgendwie. Damit haben wir es in dem L-Mac geschafft, lustigerweise. Ja, genau. Jucke im Einkaufswagen. Ja, also so ein ganz kleines Bildchen. Das lag daran, dass eine der, die bei uns mitgemacht hat, wiederum einen Kontakt zu einer Fotografin hatte, die für die L-Mac auf dem Hamburger CSD irgendwie Fotos machen sollte. Und irgendwie dadurch, dass die uns dann fotografiert hat, wir auf irgendwie so einem kleinen Bildchen dann in der Elmec gelandet sind. Das fand ich sehr lustig. Was ich übrigens daran auch total lustig fand, war die Tatsache, dass diese Fotografin der Elmec mit ihrem Bericht über den Hamburger CSD quasi die ganze Zeit eigentlich den CSD aus so einer Antiposition mitgemacht hat. Das fand ich eigentlich ganz, ganz neckisch daran. Ja. Und was ich auch total toll fand, war so die Erkenntnis über unsere politische Verortung, dass wir die ganze Zeit da fröhlich durchgerannt sind und dann an diesem Punkt, als diese Leute da diese Unterhosen getragen haben, haben wir sofort jegliche Politik vergessen und haben uns Unterhosen geholt. Das stimmt, es wurden American Apparel Unterhosen verteilt. Und ich dann auch! Ich auch! Da musste ich auch sehr lachen. Mit der Politik, da musste ich auch sehr lachen. Wir waren so fertig danach und sind irgendwie völlig kaputt gewesen und haben uns dann konsumierend belohnt irgendwie und haben irgendwie alle gekreischt, dass wir auch alle Unterhosen haben wollen. Haben auch alle eine bekommen. Nein, ich habe keine bekommen. Du hast eine bekommen, aber du hast sie geklaut. Ja, sofort geklaut. Ist es auch eine meiner Lieblingshosen, Unterhosen, immer noch. Ich habe sie verschenkt. Also, was ich durchaus auch noch erzählenswert finde, ist, dass, dass auch da irgendwie auch eher, also wir waren schon echt, wir sind ziemlich gut durchgekommen und es war irgendwie abgesehen von erwartungsgemäßen falsche Richtung, was ich weiß nicht, wie oft ich an diesem Tag falsche Richtung gehört habe. Ich glaube gar nicht, wie sehr sich der Wortschatz irgendwie verringert irgendwie in so einer Masse und was alle, wie so auch alle so gleich sind irgendwie und auch alles Gleiche sagen. Ja, das hatte auch noch so was Schönes Gleichmacherisches irgendwie, dass alle uns das Gleiche entgegengebrüllt haben. Ich hatte dann irgendwann, das war auch irgendwie so ein Running Gag, irgendwie vorher immer schon angekündigt, ich ziehe mich aus. Und Marlene möchte nämlich immer nackt sein. Genau, daraus kam dann irgendwie der Running Gag irgendwie, dass ich immer nackt sein möchte. Und ich bin dann tatsächlich da oben ohne auch rumgelaufen und hatte dann so die Brüste noch so mit Gaffer irgendwie so beklebt. So, aber sonst war ich halt irgendwie ziemlich ohne. Und hatte auch sonst, ach genau, ich hatte irgendwie ein kurzes schwarzes Röckchen an mit Dildo. Stimmt. Ach, stimmt, ja. Und halt und oben ohne. Und bin auch fast die ganze Zeit irgendwie dann so da durchgelaufen. Und es ist doch tatsächlich passiert, dass da dann irgendein Typ, der da auch auf dem CSD mitgelaufen ist, also wir gehen mal davon aus, dass er schwul war, tatsächlich mir irgendwie an die Titten gegangen ist. Dann irgendwie. Mhm. Und ich habe ihn dann gegriffen und habe hab dann ihn noch irgendwie gerade noch so greifen können und dann war er aber auch schon wieder weg, aber ich habe es am wenigsten noch geschafft, ihm sein St. Pauli-T-Shirt zu zerreißen. Das fand ich irgendwie auch noch eine ziemlich, also das ist mir auf jeden Fall noch ziemlich krass in Erinnerung geblieben. Ja, ne? Dass es leider dann auch irgendwie zu schnell ging und da dann auch nicht mehr irgendwie großartig irgendwas zu machen war irgendwie, aber das fand ich dann auch schon wieder sehr bezeichnend. So, ne? Mhm. Kaum zieht sich mal irgendwie jemand aus und da sind irgendwie Titten zu sehen, fühlt sich doch irgendein Typ dann tatsächlich irgendwie bemüht oder befleißigt, da irgendwie zuzukrapschen. Ja. So. Ja. Sehr spannend. Hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht, fand ich aber durchaus bemerkenswert. Ja. Dass es irgendwie nicht, Sexismus und Objektivierung von weiblichen Körpern ist da irgendwie genauso gang und gäbe wie überall anders auch. Ja. Nee, was ich irgendwie auch noch als Extramotor bei dem CSD empfinde, irgendwie auch nochmal direkt auf, also irgendwie so Politikform auf den CSD zu richten, ist halt so ein, das, was es daneben gibt, ist halt irgendwie diese Party in der Flora. Mhm. Und das ist halt irgendwie, naja, diese Queerparty in der Flora, wo der Eintritt nicht so viel kostet, dass es vielleicht nochmal ein bisschen andere Musik gibt als auf den offiziellen dicken Partys. Ja. Und Bier weniger kostet. Also so ist, und ich gehe dahin, weil da halt irgendwie viele andere Leute sind, die ich dann kenne. Aber es ist halt irgendwie, es ist halt dann auf einer Party-Ebene, also so ist eine partypolitische Ebene vielleicht noch etwas, das der Flora natürlich auch gut tut, irgendwie, wenn so eine Party da drin stattfindet. Aber in Bezug wiederum als eine Art Gegenstück für ein CSD empfinde ich das überhaupt nicht. Es ist halt sozusagen eine angenehme alternative Form, irgendwie eine Begleiterscheinung vom CSD. Und da vielleicht noch dazu sagen, für alle Leute, die nicht in Hamburg sind und die jetzt nicht so die Hamburger Szene gut kennen, die Rote Flora ist ein Veranstaltungszentrum, ein besetztes Haus, ein besetztes Veranstaltungszentrum, was eine sehr wichtige, traditionsbeladene Institution ist, wo sich doch eine sehr große, die schon sehr starken Kern der linken, autonomen, radikalen Szene gewesen ist und auch immer noch ist. Und halt mitten, auch mittlerweile eben mitten im sehr gentrifizierten, sehr teuren und sehr juppiehaften, sehr teurem, immer teurer werdenden Schanzenviertel in Hamburg steht. Ja. Und eigentlich so das größte alternative linke, also wirklich auch im Sinne von linksradikale Veranstaltungszentrum und auch an politischer Ort für Treffen und Ausgangspunkt von Demos und so weiter und so fort ist. Und ich glaube, wir hatten das auch schon mal irgendwie, ich hatte das auch schon mal gesagt, eben die Queer-Szene in Hamburg empfinde ich ja auch immer sehr linksnah. Also so die das, was hier so an, also von daher ist es jetzt irgendwie schon jetzt nicht so verwunderlich, dass da irgendwie so eine Party irgendwie stattfindet, die sich da irgendwie also wo soll man auch anders hin? So, ja. Also es ist halt schon so ein bisschen, okay, das ist dann, wenn man das irgendwie machen will, dann macht man es halt in der Flora. Ja. Also auch, weil es einfach keinen Ort gibt, der so groß ist. Ja. Ich glaube, wenn es irgendwie einen anderen günstigen Ort gäbe, von den Veranstaltern her, ja, das die ja dann doch nochmal so in diesem Zwischending zwischen so ein bisschen hipschick Partyveranstalter irgendwie und queer sich so ein bisschen bewegen. Ja. Aber es gibt eben in Hamburg eben nichts anderes eigentlich, was so groß ist und was sich so anbietet. Und deswegen findet das halt dann dort statt. Und ich stimme dir total zu, es ist einfach eine CSD-Party wie alle anderen auch, nur dass sie eben ein vielleicht weniger, also nicht nur vielleicht, sondern sie hat auf jeden Fall einen weniger kommerziellen Anspruch. Ja. Aber ansonsten, also die Leute, die ich kenne, gehen tendenziell eher dorthin. Aber dass das jetzt irgendwie so die, keine Ahnung, da finde ich irgendwie die den Kreuzberger CSD in Berlin die deutlichere Gegenbewegung auch so als Alternativveranstaltung zum Mainstream-CSD als jetzt diese Party hier in Hamburg. Also die großartige Alternativveranstaltung gibt es in Hamburg nicht, in meinen Augen. Egal, ob es jetzt eine andere Parade, sei es irgendwie eine andere. Also es gab, glaube ich, mal die Queer Street Days hier in Hamburg, als der Europride war. 2004, genau, gab es hier in Hamburg den Europride. Das war auch der erste CSD, den ich zufällig in Hamburg mitgemacht habe. Aber das war halt eine einmalige Angelegenheit. Genau. Ne? Und da kannte ich mich aber irgendwie auch noch nicht gut genug her aus, als dass ich da jetzt irgendwie großartig die Kontexte irgendwie schon hätte gut mitkriegen können. Aber ja, und wie es sich für linke Kontexte ja auch irgendwie gehört, hat sich ja auch dann sozusagen haben sich die Gruppierungen, die dann irgendwie in den Queer Street Days mit drin hingen, ja auch sofort gespalten, zerstritten, sodass irgendwie da dann auch schon wieder der Nährboden, überhaupt was Kontinuierliches vielleicht draus zu machen, dann erstmal wieder so weggeklafft war. Ja, aber finde ich ehrlich gesagt jetzt auch irgendwie so, ich finde, Kontinuität ist jetzt auch nicht immer so das Maß aller Dinge. Manchmal ist es auch einfach ganz gut, wenn irgendwie was einmal passiert und es ist großartig und dann sucht man wieder nach neuen Formen. Katze. Juka hat eine Katze gefunden. Ja, aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, es war eine super Aktion. Also ich würde es jetzt, glaube ich, nicht normal machen, aber es ist tatsächlich eine der befriedigendsten Aktionen, die ich irgendwie so gemacht habe, so an größeren politischen Geschichten. Wo auch wirklich sich auch zum Teil Leute zusammengefunden haben, die ich jetzt auch gar nicht näher kenne oder mit denen ich dann auch gar nicht befreundet bin oder so, sondern eher tatsächlich sich man sich auf so einer politischen Grundding irgendwie, so einen politischen, wie sagt man denn dann, so einen politischen kleinen Nenner irgendwie gefunden hat, der kleinsten politischen Nenner irgendwie gefunden hat, so der dann aber groß genug war, um halt so eine Aktion irgendwie zu machen. Und ansonsten bin ich tatsächlich eher... Du bist total unpolitisch. Nee, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht unpolitisch. Ich bin, wollte gerade sagen, dass ich tatsächlich eher mich eigentlich, seitdem ich überhaupt irgendwie mit so Queerszene und nicht oder so dieses bewusst an der Norm vorbeileben Ding irgendwie in meinem Leben habe, um es mal so ganz kryptisch auszudrücken, empfinde ich mich eher als eine Person oder finde da eher meine Befriedigung drin auf einer kleineren, vielleicht auch privateren politischen Ebene mich zu bewegen, das aber sehr wohl als Politik wahrzunehmen und das auch so für mich selber einzuordnen. Mhm. Was vielleicht auch an meiner sehr störrischen Haltung liegen kann, dass ich mich tatsächlich sehr selten auf einen politischen Nenner irgendwie mit diversen Leuten irgendwie einigen kann. Und macht das halt viel häufiger, dass ich halt irgendwie Dinge tue und weiß, das ist jetzt politisch. Und das kann tatsächlich auch ein ganz alltagsverwoben sein und ungeplant. Jetzt muss ich mir schnell was ausdenken, dabei wollte ich eigentlich gerade mal kurz verschwinden, das ist natürlich jetzt doof. Du kannst auch verschwinden, dir dabei was ausdenken und dann wieder entspannt mit einem Beispiel sich einklinken. Ja, sag mal ein Beispiel. Genau, sag mal Beispiel. Nein, nicht Beispiel, sondern... Achso. Gleich, was ist deine Politik? Ah, jetzt verschwindet sie auch beim Müll. Nee. Ja. Kommt jemand. Das ist klar, ich muss Politik. Also was ich zum Beispiel, also das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil es auch so schön was mit Internet und Podcast und so zu tun hat. Ich habe neulich den längsten Kommentar meines Lebens geschrieben, bis jetzt, Joke verschwindet jetzt. Ich höre dich. Unsere Wohnung ist so klein, man hört sich quasi überall. Und zwar der Spreeblick-Podcast. Spreeblick ist ein Blog, ein sehr großes und ziemlich bekanntes und ich glaube auch sich selbst kommerziell tragendes Blog. Da wage ich mich jetzt aber schon sehr weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass es kommerziell angelegt ist, ist auf jeden Fall sicher. Das ist so ein, da schreiben verschiedene Leute und es gibt eben noch zusätzlich zu diesem Blog den Spreeblick-Podcast. Der wird von Johnny und Tanja Häusler betrieben. Und das ist, ja, das ist irgendwie so ein Privatpodcast, ne? Also sie sitzen da und erzählen hauptsächlich über Alltagsdinge. Und da ging es um einen Podcast, den ich sehr gerne höre und dem ich sehr gerne lausche und angenehm finde. Und da ging es neulich irgendwie darum, dass die beiden sich darüber unterhalten haben, dass Schwule oder Küchen von Schwulen immer so stylisch sind und irgendwie so teuer sind und so. Und dann ging es auch noch darum, dass ja Küchen von türkischen Familien immer so sauber sind. Und dass man immer, und dann hat halt irgendwie noch Tanja noch so gesagt, dass sie immer, wenn dann irgendwie Eltern von irgendwelchen Kindern kommen, mit ihren Söhnen irgendwie befreundet sind, dass sie dann immer so Angst bekommt und dann denkt so, oh, ich muss noch mal kurz hier irgendwo drüber wischen, irgendwie, weil man bei denen immer vom Boden essen kann und nicht satt wird. Das war so der Spruch, den sie dann da so. Und darüber ging es dann so ein bisschen, dann ging es halt auch um Klischees und dass es ja irgendwie dann doch so ist, dass Klischees ganz schön oft stimmen und so. Und dann habe ich mich da, bin ich da sehr doll drüber gestolpert, über diese Passage. Das ist jetzt alles wirklich sehr verkürzt dargestellt, aber so ganz grob ging es halt genau darum und ich bin da so drüber gestolpert und habe dann so ein bisschen hin und her überlegt, ob ich da jetzt irgendwie irgendwas mache oder nicht und habe mich dann tatsächlich dann nach längerem hin und her über Twitter mit Johnny Häusler tatsächlich dazu aufgerafft, dann mal einen relativ langen Kommentar dazu zu schreiben, warum ich es tatsächlich an bestimmten Stellen relativ schwierig finde, solche Dinge von sich zu geben. Auch wenn es sich um einen privaten Podcast handelt und auch wenn es keine offizielle keine Zeitschrift oder sonst irgendwie redaktionell bearbeitete Geschichte ist, sondern tatsächlich ein Privatpodcast von einem verheirateten Ehepaar mit Kindern, die über ihren Alltag reden. Bis jetzt kam noch keine Reaktion, also ich bin, wir können auch gerne drauf verlinken. Ich habe auch dummerweise vergessen, irgendwie auf diesen Podcast hier zu verlinken, in diesem Kommentar. Aber erstmal so, grundsätzlich habe ich mich dann halt sehr lange darüber ausgelassen, warum ich das schwierig finde und mein Hauptansatzpunkt war eben genau das, dass ich es halt schwierig finde, mit solchen Klischees um sich zu schmeißen, eben weil sie eben ganz viel auslassen und weil sie einfach weil die beiden aus einer sehr machtvollen, weißen, hetero Position sprechen und dass es eben ein leichtes ist, von dieser heraus über schwule und türkische Küchen irgendwie zu sprechen. Weil man so aus der Mitte spricht und einfach das andere so wunderbar markieren kann und dass ich das eben schwierig finde. Genau, und das würde ich sagen, ist das Empfinden. Also wenn ich das mache, dann ist das nicht mein Privatspaß, sondern dann ist das tatsächlich auch ein politisches Vorgehen von mir, was ich oder vielleicht ein privatpolitisches Vorgehen. Also ich finde da auch die Grenzen irgendwie nicht sonderlich scharf zu ziehen und finde es auch absolut nicht nötig, die da scharf zu ziehen, weil ich tatsächlich Politik für was sehr Privates halte. Das ist halt sowas, was ich als dann eher so als politisch empfinde. Mhm. Als ein Beispiel von das ist zum Beispiel was ich meine mit ich bin vielleicht nicht diejenige, die sich in größeren Gruppen engagiert, sondern eher das dann im Dunstkreis diskutiere und dann noch daraus trage und eher so kleine pieksende Stacheln auslege oder eben mal den Finger in irgendwas reinhalte und dann mal da irgendwie. Ich habe auch schon auf viel platterer Ebene gepöbelt und geschimpft und im Internet fiese Kommentare hinterlassen, wenn mal wieder irgendwo sexistische Kackscheiße irgendwo ins Internet posaunt wurde. Und ich finde es auch durchaus legitim, das dann einfach irgendwie einfach erstmal nur befriedigend zu finden. Mhm. Politische Aktionen können auch durchaus, also eine der wichtigsten Dinge von politischen Aktionen ist auch einfach so eine Befriedigung da drin zu finden. Frust und Bedürfnisse anzubringen. Mhm. Ja. So, jetzt aber. Dafür stehe ich mal kurz auf. Ja, ich habe auch jetzt ich schon wieder so viel geredet. Ja, du solltest dir auch ein Beispiel bringen. Da, wenn ich mir das recht überlege, habe ich vor allem irgendwie viel hochschulpolitisch irgendwie gemacht oder im Raum Hochschule viele Aktionen betrieben. Ich musste an meine erste Aktion denken. Da war ich noch ganz klein. Ganz kleine Studierende. Ganz klein. Ja, ganz so klein. So klein mit. Und zwar habe ich da nämlich, also ich war da eigentlich auch eher so ausführende Person. Es ging da um den Verlust der Queer-Professur an der Uni. Und da wurde ja dann irgendwie so eine Pressekonferenz oder so eine pressewirksame Aktion irgendwie geplant. In der eben unter anderem Olivia Jones die Queer-Professur ehrenhalber so verliehen werden sollte. Ganz kurz, Olivia Jones, würde ich sagen, ist so die bekannteste Drag-Queen Hamburgs. Ja. Und sie ist auf jeden Fall auch über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus aktiv. Wow. Ja, Punkt. War neulich beim Promi-Dinner. Stimmt, ja. Promi-Dinner. Falls das jemand gesehen hat. Genau, und da habe ich nicht nur die Schärpe, die man dann so trägt, gebastelt. Oh, nein, wow. Ich habe sie auch noch ihr umhängen dürfen. Wow. So platzieren dürfen. Das war schon sehr amüsant. Also es war tatsächlich auch so eine der ersten politischen Aktionen, die ich da so in dem Raum mitgemacht habe. So. Der Beginn einer Ära. No, die Ära Stress. Genau. Da musste ich gerade noch mal kurz denken. Und ansonsten aber echt viele kleine Sachen, die aber auch, wie ich finde, es muss auch was mit eigenem Spaß zu tun haben. Ja, wobei ich das gerade bei den Hochschulsachen relativ spannend finde, wie du jetzt dazu stehst, weil es ja, naja, gerade das irgendwie sowas ist, was einfach total in die Hose gegangen ist. Also, wo es halt kein Effekt. Das Frustrationspotenzial so hoch war. Ja. Aber das, auch das dann wieder irgendwie gut umsetzen. Also letztendlich sind jetzt die kompletten Gender- und Queer-Studies als Nebenfach so irgendwie vor die Hunde gegangen. Was? Nein. Ja, ja, also futsch. Wir sind futsch. Und, warum nicht vor die Hunde gegangen? Und da gab es dann irgendwie nochmal eben die Aktion, die ich irgendwie mit ins Leben gerufen habe, von so aus dem Kontext heraus, wenn sich die Uni leisten kann, irgendwie die Gender Studies einfach so verschwinden zu lassen, dann können wir auch großkotzig sein und machen irgendwie ein Riesenfrühstück, was über einen ganzen Tag hin dauert und an verschiedenen Orten der Universität stattfindet. So, und das war dann so Gender- und Queer-Studies abfrühstückenmäßig. Ja. Soll ich einfach sitzen bleiben oder möchtest du wieder an deinen Platz? Ich würde sehr gerne wieder an meinen Platz. Dann machen wir das doch. So. Und das macht... Habe ich deinen Tee getrunken? Ja, ist schon. Oh Gott, schon okay, tut mir leid. Und das finde ich aber halt auch wichtig. Also so dass irgendwie, wenn schon ungewiss ist bei solchen Aktionen, ob das überhaupt Früchte trägt. Und wenn es erstmal darum geht, irgendwie nochmal in irgendeiner Form von Öffentlichkeit etwas hineinzubringen und irgendwie versuchen, was sichtbar zu machen, dass man dann wenigstens Spaß dabei hat, in irgendeiner Form. Dass man sich da drin irgendwie wiederfindet und weil das dann nämlich wenigstens auch die Mühlen, die da drin stecken, wenigstens das noch so ein bisschen mittragen kann. Mhm. Also, weil wenn man sich irgendwie total abmüht und sich echt super viel Arbeit macht und dann in der Ausführung es einfach nur total anstrengend ist, dann hat man am Ende wirklich gar nichts. Und dann ist die Frustration irgendwie noch viel, viel größer. Ja. Und also ich meine, ich habe auch irgendwie, war auch Teil von irgendwie ernsthaften Versuchen von Intervention, irgendwie von ernsthaften Gesprächen, bla bla, irgendwie den ganzen Mist. Und ich glaube, dass von daher irgendwie noch viel mehr die Frustrationen irgendwie rühren als von den Aktionen, irgendwie von den politischen Aktionen, wo tatsächlich dann nochmal so ein bisschen mehr eigener Spaß oder sich oder irgendwie austoben, dass man sich da irgendwie austoben kann in Motto finden, so nett oder sich irgendwie nett machen oder irgendwie so Spaß dabei haben. Ja. Ja, also was an was mich total doll erinnert, ist ja, wir haben uns ja, glaube ich, in der ersten Folge über das Poli unterhalten. Mhm. Über die Wandlung vom Poli-Referat an der Uni Hamburg zum Queer-Referat, womit wir einfach nichts mehr zu tun haben. Und das empfand ich zum Beispiel als extrem frustrierend. Und habe auch, also ich habe da bis relativ zu Ende, nicht ganz bis zu Ende, immer mitgemacht. Und habe gemerkt, also habe im Nachhinein gemerkt, so dieses ganze Reinstecken von Arbeit und rein tun von Initiativen und Ideen und so weiter, um es dann irgendwie, um dann dabei zuzusehen, wie es irgendwie so komplett die Richtung ändert, hat bei mir auf jeden Fall zu so einem politischen Burnout auf jeden Fall geführt. Wo ich dann danach halt festgestellt habe, so, nee, sorry, ich werde mich jetzt erstmal nicht mehr engagieren und ich habe erstmal die Nase voll. Und das ist ja, im Grunde genommen ist es ja total traurig. Ja. Gerade wenn es halt irgendwie in so Szenen wenig Leute gibt halt, die auch irgendwas, also die Queer-Szene ist halt einfach relativ klein und wenn dann irgendwie die Leute quasi alle dabei auf der Strecke bleiben, dass ihre Aktionen immer frustrierend sind, dann ist es halt irgendwie echt blöd auch für so eine Bewegung. Ja. Es ist halt immer so die Frage von, was ist dann eigentlich Ziel von den Aktionen und ob man dann irgendwie aus den Erfahrungen her, die man dann so sammelt, einfach nochmal andere Ziele für sich steckt oder andere Erwartungen daran hat, dass man irgendwie überraschenderweise irgendwie nicht das komplette heteronormative Vorwerk irgendwie aushebeln kann. Egal, was man für eine grandiose Aktion sich überlegt, sondern es ist halt immer so, sei es dem Moment verhaftet bleibt oder eben das von irgendwie, was du mal hier noch meintest, halt einfach so dieses erstmal irgendwie was einen stört, irgendwie nochmal zu artikulieren oder irgendwie rauszubringen. Also diesen Moment von irgendwie so, ich mache irgendwie meinen Unmut sichtbar. Ja. Mir ist als also wirklich auch besprechenswerte politische Aktionen noch eingefallen. Ich habe ja irgendwann mal bei dieser Podiumsdiskussion mitgemacht, als es so um Trans geht. Erinnert ihr euch daran? Ja. Ja. Also das war irgendwie, da hatte mich eine Freundin, eine Transfrau gefragt, sollte eine Informationsveranstaltung zu Trans geben. Im Rahmen des CSDs, ne? Auch noch. Ja. Der Pride Week. Ah, in der Pride Week. Im Schwul-Lesbischen Zentrum in Hamburg, wo halt über Trans informiert werden sollte. Und es gab irgendwie eine Gruppe, die die Transfrauen dargestellt hat und es gab irgendwie Leute, die die Transmänner dargestellt haben. Und dann hatte sie mich halt irgendwie gefragt, so als quasi, glaube ich, so ein bisschen so Transgender- oder Queer-Fraktion oder so, ob ich Lust habe, mich damit hinzusetzen und irgendwie nochmal so die, so ganz grob, die sich nicht so festlegen wollen, Gruppe zu vertreten. Und das habe ich dann gemacht und es war furchtbar. Also ich fand es total furchtbar. Ich würde das zum Beispiel nie wieder machen. Also oder mir vorher ganz genau überlegen, was ich da sagen will, was für eine Performance ich da machen will oder was der Sinn dieses Auftritts sein soll, was für Fragen vielleicht kommen können und so weiter und so fort. Oder worauf ich antworten will und worauf nicht. Und es war halt irgendwie, also im Endeffekt war es irgendwie so, dass es halt irgendwie so war, dass ich glaube, links von mir saßen die Transfrauen, rechts von mir saßen die Transmänner oder umgekehrt. Und ich saß dann so auch ganz alleine in der Mitte von diesem Podium. Und wurde auch von Anfang an so markiert, so, das sind die Frau-zu-Mann-Transsexuellen, das sind die Mann-zu-Frau-Transsexuellen und dann gibt es noch die, die sich nicht entscheiden wollen und das war dann ich. Also es war irgendwie so von vornherein so ein bisschen so, die Markierungen liefen schon mal irgendwie darauf hinaus, dass das einfach irgendwie einfach total freakig ist, was ich da irgendwie mache und es war auch irgendwie dann, im Endeffekt hatte ich dann auch das Gefühl, dass es halt so ein Ding ist von, also die Transfrauen- und Transmänner-Organisationen stellen sich halt da, erklären, wie das alles so abläuft, was man so auf administrativen Wege machen muss, um Transfrau oder Transmann zu sein oder Geschlechtsangleichungen zu bekommen und so weiter, haben sich ganz stark anhand meiner Position halt auch abgegrenzt. Und dann gab es noch so eine interessierte Fragerunde, wie das denn so ist mit dem Dazwischensein und so. Und das war, glaube ich, also ich fand es interessant so für mich, diese Position, aber am Ende war das dann einfach zu sehr, also ich würde es halt in der Form einfach nicht nochmal machen, weil es einfach zu sehr vorgeführt werden war. Oder zu sehr einfach als Mittel zum Zweck diente. Ja. Die anderen konnten sich ja auch ganz wunderbar hinter irgendwelchen Stammtischen und anderen Sachen verstecken und konnten halt sozusagen das Ganze auch noch als Vertreter von irgendwie, ja. Von, ich glaube, das waren schon auch dann Leute, die sich aus irgendwelchen Gruppen heraus, ja, das waren Stammtische, ja. Stammtische heraus, genau. Also die halt als Vertreter von einfach sprechen konnten für eine Gruppe, während das bei dir ja sehr doll auf deiner persönlichen, also auf deiner Person irgendwie abgehandelt, ja, wurde, was das, ja, was diesen ganzen Freak-Status-Ding irgendwie, keine Lobby im Hintergrund, für die man spricht oder die man vertritt irgendwie, ja, also da, ja, da auf der Ebene lief das ja ganz doll ab, so. Ja. Also an sich fand ich das, deshalb habe ich auch irgendwie dazu gesagt, an sich fand ich das total gut, irgendwie, die Aktion. Also so den Anspruch zu haben, Transleute setzen sich dahin und erzählen mal von der ganzen Bandbreite. Aber ich glaube zum Beispiel genau sowas darf dann halt einfach nicht passieren, sondern dann kann man zum Beispiel gucken, dass man halt Individuen dahin setzt. Oder sowas, ne? Oder nur Individuen oder nur Institutionen, ja, oder, ja, Gruppen oder sowas und nicht so eine Mischung. Und vor allem auch irgendwie Leute sucht, die sich mit Moderation auskennen und da irgendwie, ja, nicht von Anfang an irgendwie so ein, halt so ein Konstrukt aufbauen von die einen in die eine Richtung, die anderen in die andere Richtung und die Dritten können sich nicht entscheiden. Ja. Ja. Ja. Das nächste Mal macht Steff die Moderation. Alles gut. Genau. Ja, Filme, ne? Filme auch, oh ja, würde ich durchaus auch als politische Aktion, als politischen Aktivismus irgendwie sehen. Dann auch noch sehr nachhaltig vor allem. Das ist ja tatsächlich dann noch eine Art Dokument, mit dem man dann auch noch immer mal wieder in verschiedenen Kontexten und sowas. Also über räumliche, also über deutlich längere so Raum- und Zeitbegrenzungen dann doch nochmal sehr ausdehnend als Aktion. Das ist vielleicht auch irgendwie sowas ganz Befriedigendes daran, ne? Oder auch an dem Podcast, dass man sich den nochmal wieder anhören kann. Immer und immer wieder. Und immer wieder, ja. Ich höre gar keine Musik mehr, ich höre nur noch unseren Podcast. Also ich würde tatsächlich sagen, dass für mich politische Aktionen oder politischer Aktionismus oder sowas ganz doll verknüpft ist mit: Ich habe ein Mitteilungsbedürfnis. Ich möchte gerne, also politisch sein im Sinne von öffentlich sein, im Sinne von öffentlich Themen eine Stimme geben. Und da gibt es einfach verschiedene Formen. Ich habe tatsächlich nicht so ein, ich habe nicht so ein großes Interesse daran, irgendwelche nachhaltigen für, also irgendwelche Gesetzesänderungen oder sowas auf so einer Ebene Veränderungen zu bewirken oder so. Nicht, dass ich nicht glaube, dass das manchmal ganz sinnvoll wäre, aber ich für mich halte das jetzt nicht für das, was ich jetzt so gerne machen würde, sondern es geht mir tatsächlich bei politischen Aktionen hauptsächlich um Dingen auf verschiedensten Arten und Weisen eine Stimme und ein Gesicht und eine Öffentlichkeit zu geben. Und wie groß oder klein diese Öffentlichkeit dann sein mag, irgendwie sei nochmal dahingestellt. Ich finde, es lohnt sich auch im absolut kleinen Zusammenhang Sachen weiterzutragen, auszudiskutieren, rumzumeckern, darauf hinzuweisen, whatever, so. Und da gibt es dann, und da fasse ich dann auch echt ganz schön viel runter. Also da würde ich dann sowohl die Filme als auch den Chor, die Polyphon Knabenchor vorstellen, wo wir auch alle drei mitsingen, ist für mich auch eine ganz eindeutig eine politische Performance, die wir da irgendwie, die wir da irgendwie bringen. Also da ist auch wirklich das, die Tatsache, dass wir da singen, auch eher nebensächlich, was so die Botschaft angeht. Ja, es ist halt tatsächlich so. Es ist wir halt singen ja auch eher schlecht. Das ist ja egal. Man kann ja auch schlecht singen und trotzdem irgendwie das Singen in den Vordergrund stellen. Und es geht dann ums Singen irgendwie. Aber es geht mir nicht ums Singen. Also natürlich singe ich auch sehr gerne und das ist dann, lässt sich dann super verbinden. Aber es ist erstmal in meinen Augen erstmal eine ganz vordergründige wir machen irgendwas sichtbarer, bunter, benennen Dinge, überspitzen das, überspitzen bestimmte Sachen, performen. Eher eben in so einer künstlerischeren Ecke. Na. Filme ja letztendlich auch. Das gehört ja auch eher so in die Kunstecke. Politische Kunst, toll. Ja, aber Chor finde ich nochmal ganz lustig, weil das auch so ein Ding ist, wir waren noch nicht im Radio mit dem Chor, das war total aufregend. Oh ja. Wo ich halt auch finde, dass man so die Reaktionen relativ gut mitkriegen kann, weil man halt irgendwie dann auch quasi, wenn es nicht gerade übers Radio ist, konfrontiert mit den Leuten. Also wir haben gerade wieder neulich darüber nachgedacht, der Chor hat irgendwann mal beschlossen, eher so im schwul-lesbischen Dunstkreis aufzutreten, weil wir einmal ein Erlebnis hatten auf einer Hetero-Party, was einfach extrem anstrengend war, wo die Leute sich die ganze Zeit über uns beömmelt haben, weil wir irgendwie dann die lustigen, pinken Paradiesvögel waren, über die man sich halt irgendwie im etwas angeheiterten Zustand lustig machen kann. Und ich finde, da wird es aber dann andersrum total deutlich, dass wir einfach total Grenzen überschreiten mit dieser Performance. Also dass wir einfach irgendwie auftreten auf eine Art und Weise, die für bestimmte, sagen wir jetzt mal so Heteromänner, die sich gerade irgendwie ein Röckchen angezogen haben, weil es die Motto-Party so vorgegeben hat, einfach nicht mehr ertragbar sind, sodass man sich über uns lustig machen muss oder so. Mhm. Also da finde ich den Chor immer ganz spannend, weil der halt Reaktionen hervorrufen kann, die man dann quasi direkt auch mitkriegt. Mhm. Also ich finde es auch nach wie vor eine ganz sinnvolle Entscheidung, dass es eben nicht unbedingt bei so einem Chor darum gehen muss, immer und überall aufzutreten und das für alle kompatibel irgendwie zu gestalten, sondern im Gegenteil sich auch ganz selbstbewusst hinzustellen und zu sagen, nee, für euch singe ich nicht. Mhm. Für euch, das ist nicht für euch. Das ist nicht irgendwie, es funktioniert nicht immer so, dass die auf der Bühne stehen, geil sind nach jeder Person, die ihnen zuhört oder dass man geliebt werden will von allen oder so. Sondern dass es irgendwie eher darum geht, sich das sehr gut auszusuchen und sehr bewusst zu machen, für wen man das macht und wen man damit beglücken möchte und welchen Situationen man sich da aussetzt und welchen nicht. Ja. So. Und wer sich auch quasi lustig machen darf. Ne? Also ja. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass wir nicht lustig sind oder dass wir nicht auch, da ist darauf anliegen, dass sich Leute auch schlapp lachen können über uns. Ne? Aber es gibt halt verschiedene Arten, sich tot zu lachen darüber. Und es gibt auch verschiedene Arten, sich bloßzustellen. Oder ja. So, also für wen man sich irgendwie bloßstellt und als Projektionsfläche für irgendwie auslachen oder sowas oder sich belustigen darüber zur Verfügung stellt. Genau. Ja. Das ist ja ein großes Angebot, was wir machen. Nicht nur, dass wir hervorragend singen auch, sondern auch eine ganz tolle Performance machen und irgendwie einfach liebreizend sind und einfach unglaublich charmant und selbstverliebt. Und dass wir so tolle und einfach unglaublich liebevoll unsere Lieder irgendwie üben und zusammenstellen und performen und sowas. Ja, und dass eben so diese... Vielleicht passt das auch ganz gut zu Butch Femme, dass man irgendwie das, was man irgendwie so ganz Tolles so produziert, irgendwie halt nicht für alle. Das ist halt nicht für alle. Ja. Sondern es ist halt also sozusagen, dass man es sozusagen... dass man das sehr gerne macht und sehr gerne gibt und irgendwie sehr gerne ist, aber eben das nicht automatisch bedeutet, nur weil man auf der Bühne steht, irgendwie, dass man gerne grundsätzlich auf allen Bühnen steht. Mhm. Dass irgendwie, dass das Angebot an alle irgendwie gleich ist. Ja. Und da war jetzt tatsächlich auch diese Radiosendung eher mal eine große Ausnahme. Mhm. Weil wir nicht unter Kontrolle haben, wer uns eigentlich hört. Und weil man nicht direkt auf uns zugreifen kann. Und weil wir nicht direkt auf die Leute zugreifen können. Und weil wir uns wahrscheinlich eher an ein normativeres Publikum gewandt haben in dem Moment. Weil dann dieses Ding von, dass man nicht auf uns zugreifen kann, ja dann auch wiederum das wahrscheinlich das Verstärkende war, warum es dann trotzdem okay war. Also weil wir dann sozusagen ganz unverfroren halt unser Ding machen konnten und uns auch in dem Raum dann sozusagen uns selber feiern und sowas und konnten uns da unserer sicher sein und waren halt einfach dann nicht abhängig von dem Raum, in dem wir uns befunden haben. So. Also man muss vielleicht dazu sagen, dass wir in Hamburg im quasi linken freien Radio aufgetreten sind. Also in so einem großen... Ja, nein, wir waren im freien Senderkombinat und wir waren auch im Rahmen der Radiosendung, die von die immer die Vorlesungen der Vorlesungsreihe Jenseits der Geschlechtergrenzen, die wiederum von der Queer AG an der Uni Hamburg organisiert wird, eine hauptsächlich studentische oder poststudentische Vereinigung. Die, genau, also die halt dort eine Vorlesungsreihe organisieren, die auch im Rahmen der jetzt nicht mehr vorhandenen Gender- und Queer-Studies auch mal Pflichtprogramm gewesen ist. Die wird halt irgendwie im FSK, in diesem Radio, die Vorträge werden mitgeschnitten und die werden dann da ausgestrahlt. Alter, was war das denn für ein Satz? Entschuldigung. Was war es denn für ein Satz? Ja, keine Ahnung. Ein Wurstsatz. Ein Wurstsatz. Der Wurstsatz sollte eigentlich irgendwie in einem Satz sagen, Queer Studies, Queer AG macht Vorlesungsreihe, Vorlesungsreihe wird aufgenommen, es wird wiederum im freien Senderkombinat gespielt und wir haben eine Sendung live begleitet. Ja. Und zwar ein Vortrag zum Thema Drag Kings, der von einem Mitglied der Berliner Kings of Berlin Drag King Gruppe vorgetragen wurde. Ja. Ja. Da waren wir ja. Und haben gesungen. Und haben keine E-Mails bekommen, oder? Nein. Aber ich habe gar nicht mehr nachgeguckt. Aber also ich glaube, entweder es gibt direkt E-Mails oder es gibt keine E-Mails. Ich glaube nicht, dass sich jemand die E-Mail-Adresse aufschreibt und dann irgendwann 2 Monate später. Ich habe euch im Radio gehört. Kann ich ein Autogramm haben? Das fände ich schön. Ja, das würde ich gerne mal ein Autogramm geben. Als Polyphone-Knabenkuschel. Hast du nicht schon ein Autogramm gegeben? Nee, aber Fanfotos wurden mit dir gemacht. Mhm. Ja. Stimmt. Ich sollte also das schon eigentlich. Ja, ja, ich zieh's zurück. Ja, gut. Gut, das ist auch gut so. Ja. Wir streichen das aus dem Podcast. Halt nicht voll bekommen. Krähe. Ja. Ja. Kleifu, sag mal was zur Politik. Kleifu ist heute so wortkarg. Dabei müsste sie eigentlich Hunger haben langsam. Dann wird sie immer so gesprächig. Ja. Wir sollten vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht. Schluss machen jetzt, ne? Ja, wir labern schon wieder und das fasert auch schon wieder so aus. Mhm. Wir machen nur noch Blödsinn. Ja. Also ich finde es gut, wir haben unser Konzept wirklich kaum Vor allem, was mir jetzt gerade auffällt, wir haben echt überhaupt kein Lied, ne? Wir haben uns nicht auf ein Lied geeinigt. Nee, das ist mir auch noch eingefallen. Also kann man dann auch eher sagen, dass im Anschluss noch ein nettes Lied. Genau, es kommt noch ein Lied. Ja, doch, wir haben uns geeinigt. Wir haben uns nämlich auf das Lied Silhouette von Feldfunker geeinigt. Obwohl es überhaupt nichts thematisch damit zu tun hat, sondern einfach nur nett klingt. Weil wir mal wieder nichts gefunden haben. Genau. Also irgendwie zu queere Politiken und deren Besprechungen gibt es keine freien Lieder. Naja, das würde ich jetzt, glaube ich, so nicht sagen, aber das ist eben auch ein schweres Schaf. Ja, das ist wirklich ein schweres Schaf. Das konnten wir gar nicht so. Wir hatten doch eigentlich diese schönen integrierten, unterschwelligen Fragen an die Hörendenschaft. Echt? Ja, sowas, wir wollten doch mal so um Kommentare anzuregen. Ihr habt mich auch gar nichts gefragt. Ja, oh ja, stimmt. Erklären soll. Stimmt. Ach, wir vergessen unsere ganzen Konzepte wieder. Mist, also liebe Marlene, Bezug nehmend auf unsere heutige Sendung. Oh, jetzt kommt irgendwas Überraschendes. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was jetzt kommt. Doch, du kannst uns das erklären. Bitte erkläre uns die Hetero-Welt. Warum sind Heterotypen in Röckchen beflissen, sich über uns als Chor lustig zu machen? Linke Typen. Linke Typen. Linksautonome Typen. Linksautonome Typen im Rock möchten sich gerne über pinke Knabenchorschwuchteln im Gesang lustig machen. Warum ist das so? Keine Ahnung. Nein. Ich habe ja einen Ruf zu verteidigen. Ich muss ja jetzt irgendwie spontan irgendwas antworten. Naja, also das Erste, was mir eingefallen ist, es sind und bleiben weiße Heterotypen. Egal, was sie anhaben. Okay, alles klar, danke. Also, ich meine, das durchbricht gar nichts. Ja. Das ist einfach wie immer. Same procedure as always. Es ist einfach Schwuchteln, als die wir dort auftreten. Abweichende, kreischende, quietschende Zicken sind kulturell die Performer, die ja, vielleicht, ach, ja, das ist großartig. Jetzt der Clown an sich, ne? Der Clown, der Clown, wir sind der Clown an sich. Der Clown an sich ist ja irgendwie schon immer so diese Figur, die halt irgendwie beißt und zwickt, aber eben auch so, dass über diese Komik, über den Lachmann, und der ist vielleicht so ein bisschen blöd auch, irgendwie sich da so den Finger zwar auf bestimmte Sachen drauflegt, zum Preis gefährlich zu leben. Im Sinne von klein gemacht zu werden, ausgelacht zu werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, genau in diese Schiene fällt es rein. Wir sind die Clowns. Und wenn wir uns irgendwie in Kontexten bewegen, in denen genau dieser kulturelle Mechanismus funktioniert, wundert mich das kein Stück. Also ich meine, habt ihr irgendwas anderes erwartet, als dass irgendwelche Heterotypen im Röckchen irgendwie sich totlachen über uns? Doch nicht ernsthaft, oder? Ich glaube, es war ja so, dass sie irgendwie die Mann seid schon etwas fortgeschritten, waren ziemlich besoffen und haben dann halt auch diese Aufforderung von irgendwie jetzt singt mal oder irgendwie so. Das war ja eigentlich so auch so Stein des Anstoßes irgendwie, weswegen wir dann irgendwie gesagt haben, so, pff, weiß nicht, ob ich das dringend nochmal brauche auf diese Art und Weise. Es war ja irgendwie, du hast uns vorgestellt, unsere Geschichte erzählt und dann hat irgendwie so einer hineingegrölt, genölt, jetzt singt mal oder fangt mal zu singen. Oder so. Also ich würde tatsächlich sagen, Machtpositionen sind klar verteilt, werden hier irgendwie genauso besetzt und wir können dann in so einer Situation eben mit dem, was wir zur Verfügung haben, die Tatsache, dass wir nicht alleine stehen, dass wir da als Gruppe irgendwie auftreten, dass wir uns hinter einer Performance-Maske verstecken können, die als Schild vor uns halten können und benutzen können, dagegen wehren. Aber letztendlich ist es genau das, was halt immer passiert. Irgendwie die Leute, die in der Machtposition stehen, nutzen sie aus und kriegen es noch nicht mal mit, dass es so ist. Und ob die nun Rock anhaben oder nicht, ist irgendwie total egal. Ist einfach irgendwie nicht. Oder meinst du, dass es nochmal irgendwie sie haben Rock an und müssen dann nochmal ihre Männlichkeit nochmal besonders doll irgendwie performieren, damit sie nicht, weil sie sich vielleicht heimlich ein bisschen blöd vorkommen und das irgendwie nochmal kompensieren müssen mit besonders dominant mackerhaftem Verhalten. Könnte auch ein Teil davon sein. Durchaus noch da mit reinspielt irgendwie. Aber das glaube ich noch nicht mal unbedingt, weil so, wenn in so einer Gruppe einfach dann so alle, das ist ja, ne, die meisten fühlen sich ja wohl, wenn sie mit der Masse mitschwimmen kommen, und wenn die Masse irgendwie Rock anhat, dann hat die Masse Rock an und dann ist das halt irgendwie Teil. Mhm. Und durchbricht einfach mal überhaupt nichts. Und ist mal voll unpolitisch. Ja. Und so aus Interesse, würdet ihr beim nächsten Mal singen oder nicht singen, wenn gegrölt wird, singt mal. Ich glaube, ich so spontan entscheiden. Also ich glaube tatsächlich, wir haben das ziemlich gut gehandelt und ich finde, wir haben da ziemlich gut irgendwie mit dievenhaftem, zickenhaftem Verhalten, wie es die Polyphon-Knaben-Schwuchteln, Chorschwuchteln dann nämlich auch an den Tag legen können, sehr gut abgefangen und hat sich für den Moment total stimmig angefühlt. Aber ich fände aus auch durchaus legitim, in so einer Situation genau zu sagen, so jetzt, ihr könnt mal Jetzt habt ihr es verpasst. Für euch denke ich nicht. Man könnte auch mit einem Tech-Artikel, also dieser ganz linksautonomen, aus der Open Flora generierten Zeitung drohen. Oder man ruft sofort ein Plenum an oder gründet eine Gruppe. Sondern sich irgendwie mit den unproben Strukturen in der mackerhaften linksautonomen Szene auseinandersetzen könnte. Darüber könnte man sie, wenn sie wieder nüchtern sind, auch kriegen. Ich glaube, das wäre mir viel zu viel Aufwand. Um Himmels Willen, nein. Das meine ich auch nicht ernst. Man könnte auch noch sagen, dass, könnte behaupten, dass linksautonome Biomarker-Typen in Röcken dumm sind und keine Ahnung von Kunst haben. So. So. So. Jetzt wir haben Ahnung von Kunst und spielen jetzt ein Lied. Genau. Genau. Nochmal, also Feldfunker ist aus Hamburg. Freie Elektromusik aus Hamburg. Jetzt kommt das Stück. Silhouette. Habt einen schönen Juli, einen Sommer, habt einen bezaubernden Sommer. Und bleibt uns gewogen. Mauszeiger hier. Und Entschuldigung. Lasst es euch gut gehen. Trinkt genügend, wenn es warm ist und auch wenn es nicht so warm ist. So, stopp. Stärkst du noch den Stoppknopf? Stopp. Ja. Tschüss. Steppstoff. Macht's gut. Tschüss. Down. Thank you.